Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Johannes, wir können starten. Gerne. Schön, Sekunde. Dass ihr alle da seid mit Interesse. Sekunde. Bitte noch ein zweiter die Aufnahme starten. Wir haben unangenehme Erfahrungen gesammelt beim Podcast, dass nach einer gewissen Zeit eventuell die Aufnahme abbricht. Jemand, der das gern machen möchte? Also das zeichne ich auf. Das wäre schön von dir. Infosocke zeichnet das schon mit auf. Der Thomas hat doch gerade erklärt, aus welchem Grund ein zweiter aufzeichnen soll, weil es Abbrüche gab. Zwei auf. Das war zwei, der Harry und der Info. Ach so, okay. Na gut, dann sage ich vielleicht nochmal Hallo und vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid mit Fragen und Interesse. Ich hatte heute ein Gespräch mit mehreren Leuten. Ich hatte mit Silvi gesprochen, die ja bis in die Bildzeitung zitiert wurde mit ihrem Rant-Tweet, hirnrissige Aktion. Und dann hatten wir uns verabredet für den Abend, um uns auszutauschen. Hat allerdings dann von ihrer Seite nicht geklappt. Und die Tage dann nicht. Und da habe ich mich heute bei ihr gemeldet. Hat ein sehr konstruktives, längeres Gespräch. Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit dem Brandlab, der heute geblockt hat zu der Sache. Allerdings nur kurz. So, hab ich wieder frei den Kanal. Mir ist dabei klar geworden, auch im Gespräch gerade vorhin noch mit Kung, glaube ich, nochmal gesprochen, dass es gab zwar schon mal nach einer Sitzung, wo ich von der Aktion das erste Mal informiert habe, dass die in Planung ist, ein Nachgespräch, wo es auch sehr engagiert und kontrovers das Thema debattiert wurde. Solsken, machst du mal bitte dein Mikro zu. Und dass aber seit die Aktion wirklich losgelaufen ist, ich nie wirklich zu einem Treffen mit Stellt mir Fragen, löchert mich eingeladen habe. Das hätte ich natürlich dran denken können. Gleichzeitig möchte ich auch für diesen und andere Fälle euch allen sagen, ihr alle könnt mich auch immer bitten, zu einem Treffen zu kommen. Oder wenn ihr das Gefühl habt, das wäre nötig oder sinnvoll, mich sowohl persönlich löchern und fragen, als auch so ein Treffen initiieren, mich bitten, dazu zu kommen. Ich kann mich da meistens sehr kurzfristig freimachen. Ich persönlich habe das, glaube ich, auch deswegen etwas nicht auf dem Schirm gehabt, weil die Aktion, um die es hier momentan geht, ja nicht von mir losgetreten wurde und ich sie eigentlich nie pushen wollte persönlich, bis auf, dass ich mich mal öffentlich bedankt habe dafür oder was retweetet habe, wenn jemand über die Aktion schreibt, weil ich die gerade auch kritische Reaktion darüber auch nicht wegfiltern wollte. Aber ich persönlich hätte es jetzt eher als seltsame Werbung für die Aktion wahrgenommen, wenn ich jetzt irgendwie frühzeitig oder aus meinem Impuls heraus gesagt hätte, übrigens, ich will euch mit euch über diese Aktion sprechen. Also es war nie mein Anliegen. Und ich habe jetzt im Grunde erst so langsam das Maß dieser Debatte erkannt, wie wichtig, also dass ich darüber bloggen müsste oder dass es wichtig wäre, war mir jetzt schon länger klar. Es fällt mir aber sehr, sehr schwer, je wichtiger mir ein Thema ist oder je persönlicher es ist, da die guten Worte zu finden. Ihr merkt auch jetzt, ich suche sehr nach Worten und das klar und auf den Punkt zu bloggen. Ich habe da auch einen sehr hohen Anspruch. Also ich tue mir sehr schwer, einfach mal schnell was rauszubloggen. Allein diesen FAZ-Artikel, den ich damals geschrieben hatte zum Jobcenter, da bin ich 3 Wochen im Grunde, lag mir der im Magen, bis ich den schreiben konnte. Das ist ein bisschen auch mit so eine Berufskrankheit vielleicht von mir als Autor, dass ich da mir sehr, sehr schwer fällt, Texte rauszubringen. Und dann kam heute dieser Gedanke, ich könnte doch einfach mal sagen, ich bin im Mumble, wer Fragen hat, kommt dazu. Und so ist das jetzt entstanden und ich freue mich, dass so großes Interesse ist und stelle mich sehr, sehr gerne euren kritischen Fragen oder eurem Feedback und freue mich, wenn ich euch auch meine Sicht der Dinge mitteilen kann. Gibt es eine Rednerliste? Können wir einführen, aufgrund der Menge an Personen, würde ich jetzt auch vorschlagen, Johannes. Das entscheidest ganz du als Moderator, da will ich mich gar nicht reinmischen. Also, es gibt ein Pad. Ansonsten werde ich den Anfang machen, wenn niemand was sagen will. Kannst du gerne machen, Corbinion. Ja, hi, Johannes. Ich fand den Artikel, der heute da rumgeschickt wurde von Brandlab und von den jungen Piraten, eigentlich, der hat mir ziemlich aus der Seele gesprochen, also ich stimme denen ziemlich zu. Wobei ich natürlich auch deine Perspektive verstehe. Natürlich ist jemand, der wenig Geld hat oder auf ALG2 angewiesen ist, sollte natürlich trotzdem ein Vorstandsamt ausführen können. Das ist auch vollkommen klar. Und wir sind momentan halt in einer dummen Situation, dass wir das irgendwie nicht finanzieren können. Das, was du da machst, also oder beziehungsweise das, was da angeleitet wurde, also diese Spendenaktion für dich als Vorstand, das geht für mich überhaupt gar nicht. Also das ist für mich Und vor allen Dingen, also erstens mal ist es für mich Korruption, also wenn man jemand direkt an dich spendet, um dich quasi zu stützen als einen Amtsträger, ist es für mich Korruption. Und zweitens, die Bezeichnung von dir, dass du das als Grundeinkommen bezeichnest, ist vollkommen daneben. Das hat mit dem Grundeinkommen überhaupt nichts zu tun. Du bist abhängig von Spenden, du bist abhängig von Mäzenen. Das ist das Gegenteil von dem Grundeinkommen, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Und das so zu bezeichnen, ist einfach vollkommen daneben und absurd. Allerdings muss man sich natürlich trotzdem überlegen, wie man sich entlohnen kann. Und da würde ich mir eher vorstellen, dass das, was jetzt eh schon passiert, also die Spendenaktion nicht an dich persönlich gegeben wird, sondern quasi in den Pool läuft und der dann irgendwie verteilungsgerecht verteilt wird. Also direkte Spenden finde ich ganz, ganz schwierig. Also mir wäre es lieber, wenn ein Pool von Spenden entstehen würde, aus der dann quasi Vorstände bezahlt werden können. Und natürlich braucht ein Wert weniger als du, ist eh klar, aber das müsst ihr dann unter anderem ausmachen. Das finde ich dann aber, das finde ich okay, aber direkt Spenden für sich sammeln finde ich extrem problematisch. Ja, sollen wir erst sammeln oder soll ich gleich was drauf sagen? Du kannst da drauf gleich was sagen. Das trifft eigentlich schon Diskussionsfäden. Ich muss mir irgendwie mal zwischendurch kurz was zu trinken besorgen. Ich merke, hier ist es total heiß. Ich bin hier unterm Dach in Frankfurt und brauche, damit ich denken kann, auch Flüssigkeit. Aber jetzt antworte ich erstmal kurz. Du nennst es Korruption. Finde ich einen relativ starken Begriff. Für mich bedeutet Korruption, dass ich jemand Geld gebe, um einen Vorteil zu bekommen oder um eine Leistung zu erhalten. Und ich unterstelle mal, dass es sowohl für die Menschen, die in der Aktion teilnehmen, als auch für mich, ich bin ja auch ein Teilnehmer der Aktion oder des Experiments, dass möglich ist, dass das nicht an Erwartungen geknüpft wird und keine Gegenleistung damit verknüpft ist. Das ist keine Korruption, weil die Leute gutmeinend sind. Weil da keine Gegenleistung quasi mit verknüpft ist. Aber ich finde, es valide zu sehen ist, die Möglichkeit der Abhängigkeit in beide Hinsicht, die ja auch an verschiedenen Stellen angedeutet wird. Ich sehe es auch so, wie du sagst, dass letztlich der Idealzustand, weil das Ganze führt uns natürlich an die Frage, die wir Piraten ja von verschiedenen Seiten immer wieder debattieren, wie können wir dafür Sorge tragen, dass unsere Vorstandsposten nicht nur auf Bundesebene, auch allgemein oder Menschen, die für die Piraten arbeiten, politisch unabhängig handeln können. Und ich denke, jedem ist klar, dass die ideale Lösung natürlich ist, sie in irgendeiner Weise so zu entlohnen, dass sie zumindest materiell von der Existenz her abgesichert sind. Und dass wir dabei unsere Probleme haben, unter anderem, weil wir ganz andere Bereiche haben, wo wir auch dringend Gelder haben müssten, vielleicht sogar noch wichtiger als dort, und dass wir immer priorisieren müssen, wo unser Geld hinfließt. Und deswegen diese Ideallösung nicht einfach gehen können, also jetzt nicht eine Million zu viel haben, wo wir sagen können, naja, davon jetzt irgendwie 100.000 Euro im Jahr, um jedem Vorstand eine Aufwandsentschädigung zu geben, das ist eigentlich überhaupt kein Problem im Budget. Dass wir diesen Zustand nicht haben, das weiß jeder. Und insofern glaube ich, dass jede andere Lösung, die wir da finden und wo es absolut legitim ist, verschiedene Lösungen zu debattieren, immer suboptimal ist. Und dass wir letztlich uns bewusst sein müssen, dass wir an jeder was auszusetzen werden finden können, selbst an der Lösung, dass jemand irgendwo angestellt ist extern. Bernd ist im Verteidigungsministerium. Was, wenn er jetzt plötzlich von Vorgesetzten Druck bekommt, parteipolitisch? Also jeder steckt irgendwo in Abhängigkeiten. Und die Unabhängigkeit in zumindest nahezu idealer Weise können wir im Grunde immer nur herstellen, wenn wir wirklich bezahlen. Das hast du, finde ich, aus meiner Sicht relativ so klar auch gesagt. Mit der Verteilungsgerechtigkeit an alle Vorstände, ich wäre sofort dabei, da kam Veto von Vorstandskollegen. Ich hätte auch das lieber über den Vorstand, über die Parteikasse ganz offiziell abgewickelt. Das war meine erste Meisterin und an die Buffo-Kollegen können wir, da wollen Leute zweckbezogen, das war ursprünglich auch der Gedanke, für eine Aufwandsentschädigung für den Posten, für das Amt, PolGF, weil sie gesagt haben, das ist wichtig, spenden, gerne auch zweckbezogen für andere Ämter spenden, können wir das machen? Und dann hieß es, nö, das können wir nur machen, wenn für jeden die gleiche Summe ist, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Und die Debatte wurde allerdings auch nicht breit geführt. Also das sind wie einige Debatten. Wir haben sau viel zu tun momentan in der gesamten Partei, auch hin auf die Bundestagswahl. Und ich bin der Meinung, dass wir viele Debatten, nicht zuletzt auch die von letzten Mittwoch auf der Vorstandssitzung, nicht in der Breite führen, wie wir sie eigentlich führen müssten. Und es ist letztlich auch ein sehr schöner Grund. Wir haben einfach so viel Herausforderungen und so viel zu tun. Wir wachsen so schnell. Wir haben gerade ein riesen Wahlprogramm zu tun. Wir haben ein sehr, sehr geiles politisches Projekt zusammen. Und es ist irgendwo auch völlig klar, dass wir immer auch priorisieren müssen, nicht nur beim Geld, sondern auch, wofür nutzen unsere Zeit für die Debatte. Und oftmals debattieren wir erst, wenn es weh tut. Also auch bei Pressesprecherstellen zum Beispiel. Das Thema ist virulent seit 8 Wochen. Und irgendwie oft handeln wir erst, wenn es weh tut. Und ich glaube, das ist aber auch von der Kehrseite her ein Zeichen, dass wir einfach sehr, sehr viele hohe Verantwortung gerade tragen und sehr viele Herausforderungen haben und einfach immer sehr, sehr, sehr, sehr knapp priorisieren müssen, wo wir gerade unsere Aufmerksamkeit hinlenken können. Aber jetzt ist die Frage hochgekommen und die tut weh an vielen Stellen. Und deswegen ist auch gut, dass wir uns der jetzt sehr intensiv zuwenden. Dann wäre der nächste Klischee-Punk. Jawohl, also erstmal vorweg, Johannes, du kennst meinen Post bereits und ich möchte eine Sache vorwegnehmen. Das Ganze hat nichts mit Neid zu tun, was von einigen doch mir entgegengeworfen wurde, sondern ich finde die Aktion an sich fraglich. Ich kann mich in einigen Punkten Corbinian anschließen. Und ansonsten bleibt für mich die Frage, warum nutzt ihr den Begriff Grundeinkommen weiter? Es hat tatsächlich nichts mit dem Grundeinkommen zu tun. Du bist jetzt gerade in deiner Antwort auch nicht weiter drauf eingegangen, sondern es hat was mit einer persönlichen Gunst dir gegenüber zu tun, was ja auch erstmal in Ordnung ist. Die Frage ist, ob das dann in der Form laufen muss und warum macht ihr ein Politikum aus? Okay, da sehe ich zwei Aspekte. Wenn ich irgendeinen übersehe, gib mir bitte nochmal ein Feedback. Erstmal der zweite Aspekt, warum öffentlich, warum ein Politikum seit, da kommen wir nicht drum rum. Ich bin kein normaler Arbeitslosengeld II-Empfänger mehr gewesen, seit das medial besprochen wurde. Dieses zum einen Privileg, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, eine große Reichweite habe, dass das, was ich sage, große mediale Beachtung findet, ist zum einen ein Privileg, zum anderen aber auch eine Verantwortung und auch eine Belastung. Das führt auch dazu, dass ich mich in Bereichen rechtfertigen muss und hinterfragt werde, wo jemand anders, der nicht so in der Öffentlichkeit steht, gar nicht hinterfragt wird. Und letztlich alles, was ich tue, ist ein Politikum, es sei denn, ich entscheide mich intransparent, es zu tun. Und das tue ich nicht. Also es sind auch Leute auf mich zugekommen, die mir Geld geben wollten, die sagen wollten, brauchst du Unterstützung, können wir dir helfen? Was ich immer abgelehnt habe, solange es nicht in einer klaren, irgendwie in eine Form gegossenen, transparenten und öffentlichen Aktion ist. Und ich bin auch sehr froh, dass die Namen der Personen, die mitteilen, dass da jetzt keiner dabei ist, der sagt, ich möchte das anonym machen. Die Möglichkeit hätte es jetzt gegeben, aber wenn das eine Mehrzahl gewesen wäre, hätte ich dann ein ungutes Gefühl gehabt. Weil ich finde es ganz wichtig, dass wir da nichts irgendwie mauscheln und Hinterzimmer machen, sondern dass wir uns auch gerade diesen kritischen Fragen gemeinsam stellen. Und wenn wir alle Spender und mich überzeugen, dass das eine scheiß Idee ist, dass wir es dann sein lassen, aber ich irgendwas verschicke, dass ich irgendwas hintenrum mache, dass ich Geld annehme, von dem irgendwie andere nichts wissen, sondern dass das so, wie ich es im Wiki jetzt veröffentlicht habe auf meinen Seiten in den letzten Tagen, für jeden einsehbar ist und klar ist und sich dann auch jeder eine politische Meinung dazu. Die zweite Sache ist mit dem Grundeinkommen. Da muss ich um Respekt bitten. Ich bin ja lange Jahre schon in der Grundeinkommensbewegung aktiv gewesen, auch schon in meiner Zeit vor den Piraten. Und fachlich habe ich ja mich auch sehr tief mit dem Thema beschäftigt und ich kann aus meiner fachlichen Sicht das eindeutig als ein Grundeinkommen, auch als ein bedingungsloses Grundeinkommen formulieren. Da sind oft Begriffsverwirrungen und ich ziehe mir gerne den Schuh an, dass der Begriff, so wie er vielleicht zum Teil verstanden wird, da scheinbar nicht passt. Können wir auch gucken, warum der scheinbar nicht passt. Aber von der Definition her ist ein Grundeinkommen, zumindest wenn definiert ist, Grundeinkommen für Person XY, definiert sich daran, dass das Geld ist, wo auch immer es herkommt, an das keine Bedingungen geknüpft sind. Und das von der Höhe her hoch genug ist, dass die Existenz gesichert ist. Und man kann natürlich, es ist kein allgemeines Grundeinkommen für alle, es ist auch kein staatliches Grundeinkommen, so ist ein privat finanziertes Grundeinkommen, aber es gibt im Internet Plattformen für Künstler, gerade bei Künstlern ist das üblich, wo auch Grundeinkommen für Künstler eingesammelt werden, die nennen das auch so, wo einzelne Leute 50 oder 5 oder 100 Euro geben, wo genau dasselbe passiert. Und das ist absolut gängig, das auch als Grundeinkommen zu bezeichnen. Wenn das total zu Verwirrung führt, wir können es auch gerne, das war ein Vorschlag auf Twitter, da hat jemand getwittert, es ist doch eigentlich wie eine Arbeitslosenversicherung. Weil wenn du genug verdienst, zahlst du quasi rein in die Partei und wenn du irgendwie wenig Einnahmen hast, kriegst du was von dem Konto. Und ich kann mich so ein Begriff genauso an Freunden und kann sagen, ja, wir müssen das nicht Grundeinkommen nennen, man kann auch sagen, es ist eine Arbeitslosenversicherung. die es für freiberufliche Künstler halt nicht gibt in unserem Land, anders als in anderen Ländern zum Beispiel. Also da hänge ich nicht am Begriff. Für mich passt der Begriff aber. Und auch das fände ich gut, wenn es respektiert würde. Also es ist dann eher ein politischer Grund als ein wissenschaftlicher, wenn ich dann sagen würde, wir ändern den Begriff zusammen. Okay, danke. Dann habe ich noch zwei weitere. Und zwar, warum habt ihr nicht von vornherein auf ein solidarisches Prinzip gebaut? Warum habt ihr nicht gesagt, wir ziehen das Ganze im Prinzip für jeden Piraten hoch? Warum habt ihr gesagt, der Johannes Ponado als Person, der muss versorgt werden und nicht einfach jeder von uns? Wie viele sind es denn tatsächlich? Wie könnte man sie versorgen? Oder gäbe es die Möglichkeit überhaupt nicht? Wie viel ist vorher geprüft worden? Und was macht dich zu einer Person, die insbesondere diese Spenden, diese Günstlingsspenden empfangen sollte? Ja, danke für die Frage. Bis auf den letzten Begriff, den finde ich kritisch, den du da verwendet hast, Günstlingsspenden. Ich kann ihn nicht genau definieren, aber klingt irgendwie seltsam. Aber da gehe ich jetzt mal drüber hinweg. Der Hauptteil der Frage war, warum nicht solidarisch? Dazu müsste man verstehen, also zum einen kann ich natürlich auch da wieder sagen, wenn wir sagen solidarisch für alle Piraten, warum dann nicht für alle Bürger? Warum nicht für alle Menschen? Warum nicht weltweit? Also natürlich kann ich, das ist ja letztlich die Frage nach dem Privileg, ohne dass du den Begriff verwendest. Warum Johannes? Und ich persönlich bin der Meinung, also was mich etwas stört, das nicht nur in dem Bereich, sondern in einigen Bereichen, bei dem, wenn ich mir so angucke, wie wir in der Partei zum Teil miteinander umgehen, ist, dass momentan zum Teil eine Kultur ist, dass wenn einzelne Leute nach vorne gehen, eine Aktion machen, was bewegen, dass dann die Aktion, die gemacht wird, irgendwie kritisiert wird, ist ja auch völlig legitim und auch darf man auch berechtigt tun. Dass aber anstatt, dass man sagt, hey, da prescht jemand nach vorne, jetzt presche ich mit, jetzt mache ich meine Aktion, die stelle ich daneben. Und zu sagen, oh, da wird gesammelt für die Person, warum eigentlich nicht für alle? Dann rufe ich halt eine Aktion ein für alle. Jetzt, ich habe ein ständiges Echo. Das ist Accesen. Danke. Also piratiges Mandat. Kann jemand vielleicht mal Acen stumm machen, wenn er wiederkommt? Ja, jetzt ist er weg. Piratiges Mandat, also jeder, du kannst ja sehr, sehr gerne so eine Aktion solidarisch für alle einberufen, wenn du der Meinung bist, das, was Ned Colledon da gemacht hat, das ist blöd, weil es nur für mich ist. Das steht ja jedem frei und ich würde das mit dem gleichen Unterstützung begleiten. Nur glaube ich, es ist wichtig, dass wir mal anfangen. Nehme ich mal das Beispiel Pressesprecher. Es ist jetzt, glaube ich, 8 Wochen her, dass Bernd zum ersten Mal dafür aufgerufen hat, dass wir Gelder brauchen für Pressesprecher. Für Pressesprecher steht noch nirgendwo eine Liste im Wiki, obwohl es 8 Wochen her ist. Ich würde sehr gerne irgendwo mich mit 50 Euro in diese Pressesprecherliste eintragen. Ich würde mich auch gerne eintragen in eine Liste jetzt für andere Piraten. Ich habe heute meine Monatsabrechnung für Juli veröffentlicht. Da gehen 450 Euro jetzt als Spende in. Und ich möchte gerne, das ist jetzt gerade heute Nachmittag habe ich mir überlegt, wo soll das Geld hinfließen? Und ich glaube, dass der sinnvollste Zweck ist, das in einen Pott fließen lassen, wo Piraten, die darauf angewiesen sind, Fahrtkostenunterstützung kriegen für die Fahrten zu Barcamps oder zu Stammtischen oder zu Parteitagen, dass wir da einen Fonds aufbauen, eine Stiftung oder eine Zuwendungspott, der dann von irgendwem, bitte nicht von mir, verwaltet wird und angegriffen werden kann. Also genau das weitergeben, das möchte ich. Aber ich glaube, manchmal muss einer nach vorne preschen und damit auch eine Debatte in Gang bringen. Und deswegen habe ich auch dieser Aktion zugestimmt, weil gerade diese Debatte führt uns ja dahin zu sagen, das genügt eigentlich nicht, dass der jetzt dieses Privileg hat, da eine Absicherung kriegt. Das müssten eigentlich alle kriegen. Und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Da bin ich komplett dabei. Okay, und dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar ist die relativ simpel. Du verteidigst die Aktion, oder zumindest soweit ich deine Tweets verfolgt habe, verteidigst du die Aktion relativ schnell auf einem persönlichen Niveau, dass du dich persönlich angegriffen fühlst. Sehe ich das richtig oder sagst du, natürlich geht's um mich persönlich, es ist immerhin ein Einkommen, das mir zur Verfügung stehen soll, irgendetwas, wovon meine Existenz abhängt? Oder übersehe ich dabei, dass du sagst, okay, es ist im Prinzip einfach nur ein Weg, ich hätte natürlich auch andere Chancen, aber nachdem wir einen Weg haben, muss ich die jetzt erstmal nicht nutzen? Ja, also ich sehe das eindeutig persönlich und der Grund, warum ich das persönlich verteidige, ist, dass ich da wirklich momentan eine relativ dünne Haut habe. Kann euch da vielleicht 2 Sachen sagen. Zum einen, kurz nochmal euch meine Sicht dieser Dinge seit dem Ende beim Jobcenter sagen. Also der Moment war wirklich, ich war mit dem Rücken zur Wand. Es war eben das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Aus diesem Privileg ist es umgeschlagen in, plötzlich musste ich mich öffentlich rechtfertigen. Und vor allem in dem Moment, wo durch den Printspiegel diese Verleumdungskampagne lief, als eine Unterstellung plötzlich in die dpa geflossen ist oder zumindest zwischen den Zeilen dann von manchen Medien aufgenommen wurde, bis hin, wo die Welt dann getitelt hat, Hartz-IV-Pirat erschleicht sich Stütze. Ich habe jetzt wieder dieses Echo. Hartz-IV-Pirat erschleicht sich Stütze, dass ich irgendwelche Einnahmen nicht angegeben hätte, was völliger Quatsch war, wo wir zwar wenige Stunden später dann eine Korrekturmeldung über die dpa veröffentlicht haben, aber die dann zum Teil nicht mehr aufgegriffen wurde von den Journalen. Ich irgendwie plötzlich merkte, ich habe jetzt plötzlich 4 Jobs. Die Bundesagentur hat plötzlich Druck gemacht, so wie das hat ja Heinrich Alt bei Bernd Schlömer angekündigt, hatte gesagt, wir müssen den Herrn Pohner härter anpacken, wenn da öffentlicher Druck entsteht. Der öffentliche Druck entstand und plötzlich saß ich vor meinem Arbeitsvermittler, hatte 2000 Euro Einnahmen, habe darum gebeten, die Zahlung einzustellen, habe gesagt, wir können es jetzt aussetzen, es sieht gut aus, auch die nächsten Monate, ich glaube, ich werde unabhängig. Und mein Arbeitsvermittler hat es nicht die Bohne interessiert, er wollte mich in ein Coaching stecken. Das Coaching hätte beginnen sollen an einem Tag, wo ich gebucht war in München für ein pädagogisches Projekt. Das habe ich ihm gesagt, das hat ihn alles nicht interessiert und es war total greifbar, der hat Weisung von oben, er muss das jetzt durchziehen. Der hat überhaupt nicht mehr nach Sozialgesetzbuch gehandelt. Und ich hatte jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich ziehe das jetzt durch, ich sage, nö, bitte, dann stecken Sie mich in das Coaching, ich muss arbeiten. Der hätte natürlich vor keinem Sozialgericht der Welt, hätte das Jobcenter Recht bekommen, dass ich ein Coaching soll, das an einem Tag beginnt, wo ich gerade für eine Arbeit gebucht bin und deswegen meinen Auftraggeber verprellen soll, bei einem Auftrag, den ich schon zugesagt hätte. Und natürlich hätte das Jobcenter, wenn ich dagegen wieder schon Klage eingelegt hätte, haushoch verloren. Und ich persönlich hätte auch große Lust gehabt, als Hartz-IV-Aktivist gegen das Jobcenter zu klagen und die da auflaufen zu lassen. Aber ich habe mir sagen müssen, ich bin politischer Geschäftsführer. Ich kann nicht haben, dass jetzt das nächste halbe Jahr nur Hartz-IV-Pirat klagt gegen Jobcenter und dann hier wieder und Heinrich Alt und Jobcenter und Sozialschmarotzer. Ich kann nicht Erwerbsarbeit machen und Geld verdienen, gegen das Jobcenter klagen, Widersprüche, Anwaltssachen, pipapo, mich medial rechtfertigen, ob ein Künstler jetzt Zeiten mit schlechtem Einkommen haben darf oder nicht, ob das ein Sozialschmarotzer ist oder nicht, und meinen Job als PolGF noch gut machen. Also 4 Sachen. Das hätte mich psychisch und körperlich und alles komplett überfordert. Deswegen Flucht nach vorne, habe ich gesagt, okay, raus aus dem Jobcenter. Und da hat es mir enorm geholfen, dass Leute gesagt haben, Johannes, können wir dich helfen, können wir dich unterstützen. Und rein juristisch ist es ja jetzt schon so, dass wenn mir Leute Spenden anbieten, dass ich im Grunde das dem Jobcenter zu melden habe und sagen muss, hier sind Leute, die wollen mich unterstützen und das Jobcenter dann von mir verlangen kann, dass ich die Spenden annehme und auch mich zwingen kann, sie quasi anzunehmen, weil ich muss ja für eigene Einnahmen sorgen, selbst wenn es Spenden sind. Das heißt, auch wenn ich das natürlich hätte unter der Hand halten können, ja, rein juristisch schon war ich quasi gezwungen, die Spenden anzunehmen. Natürlich hätte ich mir die politische Freiheit auch da genommen, wenn ich sage, dass da komme ich in Abhängigkeiten, mich dann lieber sanktionieren zu lassen und als Sozialschmarotzer und Sozialbetrüger diffamieren zu lassen, weil ich Spenden ablehne, als mich politisch abhängig zu machen. Aber es hat mir dabei geholfen, dass ich diese Flucht nach vorne machen konnte und sagen konnte, okay, diese mediale angegriffen sein und diesen Battle mit dem Jobcenter tue ich mir nicht an. Privat hätte ich es gerne gemacht und einen Prozess gegen das Jobcenter gewinnt jeder mal gerne. Aber aus politischer Raison habe ich dann gesagt, nö, ich lasse das Jobcenter hinter mir. Und jetzt plötzlich, nachdem ich quasi hier aus politischer Raison, so habe ich es zumindest empfunden, das hinter mir gelassen habe, erlebe ich, ich habe genügend Einkommen. Aber wo kommt das Einkommen her? 1000 Euro bei Land sitzen, einen Abend. 500 Euro, 200 Euro FAZ-Artikel, 450 Euro IT-Job, 600 Euro pädagogischer Job. Solange ich diese 1200 Euro ungefähr durch IT und pädagogisch, also meine klassische Erwerbsarbeit, habe, bin ich jetzt nicht erpressbar durch die Landsauftritte. Aber was ist in einem Monat, wo ich gerade keine Aufträge habe? Es kann doch nicht angehen politisch, dass ich eine Entscheidung, ob ich mich zu Markus Lanz in die Sendung setze, danach treffe, wo ich nächsten Monat meine Miete bezahle. Das ist doch eine viel fatalere Abhängigkeit als von 200 Kleinspendern, was mein Ideal wäre, die jeder 5 Euro in den Topf werfen, am liebsten über die Partei und dann bräuchte ich auch die Namen nicht wissen, weil dann läuft es über die Partei, das wäre mein Ideal gewesen. Das ist doch eine viel fatalere Abhängigkeit, wenn ich jetzt plötzlich von Medienhonoraren abhängig bin. Und meine Entscheidung, wann ich wo was veröffentliche oder mich in welche Talkshow setze, die möchte ich doch bitte aus der Sicht treffen, ob das für die Partei gerade sinnvoll ist und nicht, ob ich jetzt gerade Geld brauche. eigentlich wäre es sinnvoll und üblich, dass ich Medienhonorare zumindest zur Hälfte in die Partei spenden kann, weil dadurch sichere ich mir Unabhängigkeit. Und das ist immer schon im BUFO. Bisher ist kaum Medienhonorare zurückgespendet worden, weil das immer so ein bisschen ein Trostpflaster war dafür, dass wir uns nicht bezahlen werden können. Und es ist auch so, wir kriegen noch nicht mal die Handykosten bezahlt. Natürlich, jeder von uns zahlt drauf. Aber es kann nicht sein, dass wenn ich in den Talkshows zum Beispiel sitze und ich kriege das Geld und Kungler sitzt jetzt nicht in den Talkshows, er kriegt kein Geld. Das sind alles Ungerechtigkeiten. Und deswegen finde ich die Abhängigkeit von 200 Kleinspendern viel, viel weniger bedenklich, auch wenn sie nicht mein Ideal ist, als die Abhängigkeit von Medienhonoraren oder sonst was. Das habe ich ziemlich lang geredet, aber ich glaube, das war jetzt auch mal ein wichtiger Rundum. Alles klar, danke, damit gebe ich zurück. So, dann wäre der Thomas Küppers als nächstes dran. Ja, und zwar folgendes. Johannes, erzähl doch mal kurz, wie diese Aktion zustande gekommen ist. Also mich hat gerade der Fredo, bei dem ich jetzt gerade hier bin beim Energiecamp in Nürnberg, hat mich gerade erinnert, dass er anscheinend schon kurz nach Neumünster, als das hochging, nach der Jauch-Sendung, mich schon angesprochen hätte, ob man mich unterstützen könnte. Das meine ich nicht. Und lass mich kurz trotzdem erklären. Also. Und 3-4 Leute, deren Namen ich mir zum Teil gar nicht gemerkt habe, haben mich in der Zeit immer angesprochen, gefragt, Johannes, brauchst du Support, brauchst du Unterstützung? Und ich hatte aber damals meinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, ich hatte eine Einklärungsvereinbarung, die noch bis September laufen sollte, die mich nicht unter Druck gesetzt hat. Mein Jobcenter-Mitarbeiter hatte mir ja noch viel Erfolg gewünscht. Ich hatte das ja mit ihm durchgesprochen, dass ich kandidiere. Ich hatte mit ihm die Perspektive durchgesprochen, dass ich ich dachte Herbst 2013, wenn bei uns der Einzug in den Bundestag klappt, dann dachte ich, da kriege ich bestimmt irgendwo, wenn ich ordentlich was von meinen Kompetenzen irgendwo unterkomme, irgendwo eine Stelle oder eine Möglichkeit, auch mich bezahlt einzubringen. Und selbst wenn nicht, war so meine Perspektive, binnen einem Jahr werde ich auf jeden Fall wieder bezahlt sein. Und dann, das war für meinen Jobcenter-Mitarbeiter völlig d'accord. In Berlin gibt man normalerweise Künstlern, Freiberuflern, die sich freiberuflich machen, 2 Jahre Zeit, bis die Break-Even-Point haben müssen und positive Einnahmen verbuchen müssen. Das sind so normal die Zeiträume in einem normalen Jobcenter, wenn da keine Intervention aus Nürnberg kommt in Berlin. Und plötzlich mit dem öffentlichen Druck hat diese Atmosphäre sich geändert. Und davor hatte ich noch gesagt, nee, ist nicht nötig, es läuft alles. Ich hatte ja auch Aufträge für Mai, Juni, Juli in München gebucht. Es war klar, ich komme auch wieder raus aus dieser Abhängigkeit vom Jobcenter. Und als dann klar wurde, jetzt entsteht dieser Druck, jetzt kommt der Druck aus Nürnberg, jetzt fangen die an, irgendwie nervös durchzudrehen beim Jobcenter, weil da so ein prominenter Hartz-IV-Empfänger durch die Talkshows hüpft. Hat mich dann der Ralf Schneider angesprochen und gesagt, Johannes, ich würde da gerne eine Spendenaktion machen, ich würde gerne die Abgeordneten ansprechen, ob sie für dich nicht was spenden, weil ich finde das unwürdig, wie du dich da öffentlich verteidigen musst. Und er hatte ganz konkret nicht nur gesagt, brauchst du Hilfe, sondern er hat gesagt, ich würde das gerne machen. Er hatte da richtig Zug dahinter. Und dann war das irgendwie genau der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, da wird's eng beim Jobcenter. Ich kann jetzt irgendwie, ich komme da in eine irre Belastung rein psychisch. Und dann habe ich gesagt, er wollte ursprünglich ein Honorar, eine Aufwandsentschädigung. Da wusste ich schon, dass das irgendwie auch bei den BUFO-Kollegen kritisch gesehen wird. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe dann diese 3 Bedingungen formuliert, habe gesagt, erstens nicht 1.500, das war der ursprüngliche Plan, sondern maximal 1.000, das sind die Sozialbezüge, die ich bekommen habe. Euro, wenn ihr was sammeln wollt, dann ich möchte, dass das alles sauber und transparent ist, das sowieso. Und das Dritte, ich möchte es dann mit der Selbstverpflichtung verbinden, dass ich die Hälfte meiner Erwerbseinnahmen, egal wo sie herkommen, also der Roheinnahmen, in die Partei spende und das Grundeinkommen oder halt in der Höhe nicht abrufe. Und hatte damit die Vision, dass ich in meiner Person, was natürlich ein Privileg ist, zeigen kann, wie ich überfordert war, auch psychisch überfordert war, durch das Jobcenter. Also ich war wirklich vor dem Gespräch mit Bodo Ramelow damals bei Salve TV in Erfurt, haben die mir diesen Einspieler, diesen 4-minütigen aus dem Jobcenter, wo dieser Mitarbeiter spricht über die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Arbeitslosengeld vorgespielt. Und alleine dem zuzuhören, hat mich so herausgefordert, dass ich im Grunde das Gefühl hatte, danach eine Viertelstunde, ich kann das Interview nicht führen. Die haben mich dann alle wieder aufgebaut. Das hat mich psychisch so fertig gemacht. Das sage ich hier wirklich gerne offen und klar. ich habe Freunde, ich habe ein Theaterstück geschrieben, wo Jobcenter-Szenen vorkommen. Ich habe vor kurzem einem Freund eine Szene vorgespielt, wo eine Jobcenter-Szene aus dem Theaterstück, der DVD. Die Person hat mich fast gebeten, abzubrechen. Sie hat es nicht ertragen. Also da sind teilweise enorme psychische Ladungen drauf, auch bei mir. Und ich war wirklich an dieser Grenze und dann habe ich gesagt, nee, das ist wirklich, ich nehme das gerne an, aber ich würde gerne diesen Unterschied zeigen. Ich möchte nicht ein Honorar, sondern ich möchte zeigen, wie Grundeinkommen funktioniert. Wie ich persönlich. Ich weiß, ich bin jemand, der, wenn ihm Vertrauen gegeben wird, sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr viel leisten kann, sehr, sehr viel bringen kann. Und wenn ihm misstraut wird, wenn er unter Druck gesetzt wird, blockiere ich total, gehe auf Rebellion und arbeite ganz schlecht. So ist meine Persönlichkeit. Also ich bin der klassische Grundeinkommens Prototyp, der mit Grundeinkommen super funktioniert und mit Hartz-IV-System enorm scheiße funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte wirklich in meiner Person zeigen, wie es ist, wenn man diese materielle Sicherheit im Rücken hat und hoffentlich dann auch zeigen, dass ich dieses Geld gar nicht brauche, sondern es im Grunde nur um diese Sicherheit geht. Und das ist ja auch das, was Grundeinkommen ausmacht. Entschuldigung, ich möchte ganz kurz zwischendurch nur mal eine Anmerkung machen zu dem Pad, auf dem hier blödsinnigst rumgetrollt wird. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir das halt ohne Pad machen und dann läuft die Diskussion halt nicht vernünftig. Verdammte Axt nochmal, Leute, werdet doch bitte endlich erwachsen und lasst das Pad in Frieden. Wer moderiert gerade? Ich glaube, The Planet Fox. Dann können alle hier ihre Wortmeldung ins Pad, in den Chat schreiben und er sagt dann jeweils, wer als nächstes dran ist. Der muss dann halt mal auf Papier mitschreiben oder sonst was. Nur als Tipp. So habe ich das auch immer gemacht. Ich kopiere dauernd das Ganze. Na, du musst es nicht kopieren, sondern du musst es einfach dir einfach auf Zettel mitschreiben, so mit Schrift wie früher. Schrift auf Block. So geht das. Kümmere mich gerade drum. Der nächste wäre dann Corbinian. Ich war noch nicht ganz fertig. Also erstmal danke, genau das wollte ich mal herausstellen, wie diese Aktion zustande gekommen ist. Und das zweite war, ich wollte auch nochmal, Johannes, dich bitten, stell bitte nochmal heraus, welchen Vorteil das für unsere Partei haben könnte, dass das vielleicht auch ein bisschen richtungsweisend ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich persönlich natürlich subjektiv sehe den Vorteil, dass wir diese Debatte jetzt gerade führen. Dass wir über Begriffe nochmal sprechen, dass wir, jetzt habe ich wieder jemanden mit... Carsten, Ries. Danke. Dass wir über Begriffe sprechen, dass wir uns abklären, was ist eigentlich ein Grundeinkommen, wie sehen wir das? Darf ein Grundeinkommen eine privilegierte Gruppe kriegen? Also letztlich auch, wenn wir in Deutschland ein Grundeinkommen einführen würden, ist auch eine privilegierte Gruppe, wenn wir es nicht weltweit machen. Oder wollen wir lieber erstmal ein weltweites Grundeinkommen von $10 pro Monat und pro Person? Da können nämlich 70% der Weltbevölkerung sehr, sehr gut von leben. Wir nicht mit unserem Lebensstandard. Also diese Debatte natürlich führen. Und auch die Debatte, wie kriegen wir Unabhängigkeit für Vorstandsmitglieder. Den anderen Aspekt, da bin ich jetzt vorsichtig, mich aus dem Fenster zu lehnen. Ich persönlich wünsche mir natürlich und würde mich sehr freuen, wenn dieses Experiment dazu führt, dass ich psychisch sehr viel mehr befreiter bin als vorher. Das merke ich ja jetzt schon, abgesehen von dem harschen Gegenwind, den ich gerade kriege für die Aktion zum Teil von einigen Leuten. Und wenn das dazu führt, dass ich weiterhin so gute Einnahmen habe wie jetzt im Juni, wo ich eben auch dann aus meinen Einnahmen was in die Partei spenden kann und das Konto gar nicht anrühren muss. Also ich denke gerade konkret über ein Buchprojekt nach. Also das baut gerade richtig Kräfte bei mir frei. Genau das, was Grundeinkommen machen soll, passiert bei mir. Das ist ein irre Privileg. Das sehe ich komplett ein. Das verstehe ich. Allerdings ist es natürlich auch ein Privileg, dass ich bei Land sitzen kann und Honorar dafür kriege. Also auch das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass das Honorar nur bei mir bleibt. Es sind immer auch Privilegien verbunden mit einer öffentlichen Aufmerksamkeit, wie ich sie habe. Und ich glaube, die Frage ist nicht, sind da Privilegien, sondern wie ist ein sinnvoller Umgang damit? Und mein sinnvoller Umgang ist damit, dass ich versuche, möglichst weit dieses Privileg in die Breite zu geben. Also genau das, was ich gemacht habe nach meinem Weggang vom Jobcenter, Jobcenter-Leaks zu starten und zu sagen, ich bin nicht der Einzige, der als Begleiter und selber Dinge erfahren hat. Ich bin nicht der arme Herr Ponader, der jetzt hier eine Mitleidsnummer braucht und sagt, wie böse es ihm im Jobcenter ging und allen anderen geht's gut. Nein, ich bin nur einer von vielen und bitte erzählt auch ihr, wie es euch geht. Ich kann jetzt für den Monat Juli ungefähr 450 Euro in die Partei reinspenden und das habe ich ja schon gesagt gerade und dann diesen Fahrtkostentopf aufzumachen. Also dieses Privileg als Verpflichtung zu nehmen, das in die Breite zu bringen und diese Möglichkeit für andere aufzumachen. Und dass es eben dieses Privileg sich auch wieder abbaut. Und jetzt nicht irgendwie vor Scham zu sagen, okay, ich darf das nicht annehmen, weil es ist ein Privileg, sondern dieses Geschenk freudig anzunehmen, im Bewusstsein, es ist ein Privileg und es als Verpflichtung zu nehmen. Das wäre gerne mein Umgang damit. Oh, das sind Chili-Chips. Egal, hab ich auch gefragt. So, dann wäre jetzt wiederum, denke ich mal, der Corbinian dran. Ja. Also allein schon, dass du hier so ausschweifend reden konntest, zeugt von einem Privileg. Und ich finde allein schon das, dass du hier 100.000 Argumente aufbringst und 100.000 Nebenschauplätze aufbringst, schon privilegiert. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich kann jetzt nur so ein paar Dinge anknüpfen. Und du bist privilegiert. Das hast du ja selbst eingestanden und du bist nicht eben gleich wie alle anderen Piraten halt auch. Du hast eine Verantwortung und du musst jetzt dir überlegen, wie kannst du mit dieser Verantwortung umgehen. Ja, okay. Was ich absolut überhaupt nicht nachvollziehen kann in deiner Position, also als Grundeinkommensaktivist, wenn du sagst, das ist ein Grundeinkommen, das ist das Gegenteil von dem Grundeinkommen, was du beziehst. Das ist das absolute Gegenteil. Also wenn jemand abhängig ist von Spendern oder von Mäzenen, dann ist es komplett das Gegenteil von dem Grundeinkommen. Im Grundeinkommen ist ein Rechtsanspruch drauf, dass es bedingungslos ist, dass du kriegst, egal was du machst. Das ist in deinem Fall überhaupt nicht so. Du bist vollkommen abhängig von den Leuten, die dir dieses Geld geben. Also das Grundeinkommen zu bezeichnen, ist absolut daneben. Und ich bitte dich wirklich, das anders zu benennen. Also nenn es irgendwie Spende oder irgendwas, keine Ahnung, aber nenn es bitte nicht Grundeinkommen. Das ist einfach vollkommen daneben und diskreditiert vollkommen diese ganze Grundeinkommensbewegung und dieses ganze Konzept. Also das, ich schäme mich einfach dafür, wenn Leute wie du behaupten, dass das ein Grundeinkommen wäre, wenn sie von Einzelnen subventioniert werden. Und ich stimme auch dem der Kritik aus der linken Seite zu, dass es ein Schlag in die Fresse ist für Leute, die nicht so privilegiert sind wie du. Wenn du dann sagst, ja, das ist mein Grundeinkommen und ich weiß nicht, also tut mir leid, also manche Leute sind halt eben nicht so privilegiert, nicht so intelligent wie du, die können halt nicht irgendwie Geschäftsführer einer politischen Partei sein und so. Und ich finde das alles sehr egoistisch, was du da gerade machst und überhaupt nicht solidarisch. Der Metzger, könntest du bitte mal Push-to-Talk anmachen? Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Johannes? Ja, ich meine, das ist, das kann ich so erstmal stehen lassen, wie Corbinian das sagt. Das war eine Bitte und also mich würde da am ehesten interessieren, sehen es andere auch so, dass dieser Begriff missbraucht ist, also wie ein Anti-Grundeinkommen. Ich persönlich habe ja schon klar gemacht, ich sehe es nicht so, aber wenn der Corbinian das mit sehr, sehr glaubhaft so sagt, wenn du das so sagst, dass das dir wehtut, dass es für dich ein Schlag ins Gesicht ist, dann respektiere ich das absolut. Und wenn mit einem anderen Begriff, einem anderen Wort schon viel geholfen wäre, wäre ich der Erste, der sagt, lasst es uns anders nennen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es nicht wirklich hilft und dass dann andere Dinge stören. Aber ich kann das so komplett so stehen lassen, wie du es gesagt hast, erstmal. Gut, dann wäre jetzt Esmeralda dran. Ja, schönen guten Abend. Also ich habe diverses. Erstens, um deine Frage zu beantworten, Johannes, das steht nämlich ganz oben auf meiner Liste. Nein, die Begriffe sind einfach anders besetzt. Sowohl das BGE als auch eine Arbeitslosenversicherung sind schlicht was völlig anderes als das, was du jetzt im Moment machst. Das ist ein Spendentopf, um deinen Lebensunterhalt abzusichern. Da kommt noch erschwerend hinzu, dass das eigentlich zweckgebundene Spenden sind und die kannst du nicht so einfach in einen Zuwendungspott für andere Dinge umbiegen. Da musst du dann tatsächlich gucken und die rechtlichen Hintergründe genauer prüfen, wie du das mit deinen Spendern vereinbarst. Das ist das eine. Das nächste ist, ich bin momentan schon ein bisschen angenagt. Ich bin Vorsitzende in einem popligen Kreisverband, nämlich in Erlangen und Erlangen-Höchstadt. Wir hatten gestern Infostand. Ich habe mich gefühlte 50 Mal entschuldigt für dich. Die Leute kommen mir an den Stand und erklären mir, dass unsere Partei wegen deines Verhaltens bei Günter Jauch, bei Markus Lanz, wo sie dich halt gesehen haben im Fernsehen, einfach nicht mehr wählbar ist. Der Eindruck, der in der Bevölkerung entsteht, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber es ist einfach das, was ich gestern verargumentieren musste, ist schlicht, der Mann will nicht arbeiten, er will sich als Opfer gerieren. Und es ist letztlich egal, ob das jetzt deine Intention ist oder nicht. Wir sind diejenigen, die am Infostand stehen, die am Stammtisch sitzen, irgendwo in der bayerischen Pampa und das verargumentieren müssen. Johannes, ich fände es nett, wenn du vielleicht auch mal ein bisschen an uns denken könntest und ein bisschen drüber nachdenken, wie man das auch dem wadelbestrumpften bayerischen Bauern mal klar macht, was deine Intention ist und wie das eigentlich so alles ist. Ne? Wir in Erlangen haben den nächsten Stammtisch am 9. September ab 18 Uhr, den nächsten Infostand am 20. Oktober ab 9 Uhr in Erlangen auf dem Hugenottenplatz. Du bist zu beiden Gelegenheiten ganz, ganz herzlich eingeladen, um einfach dabei zu sein und das auch mal wirklich selber zu verargumentieren. Bitte sei mir nicht böse, aber ich bin wirklich mit den Nerven runter jetzt. Johannes? Ja, einen kurzen Moment würde ich da gerne stehen lassen, weil das ist mir ganz wichtig. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr, sehr wichtig das und mutig und bin sehr dankbar für das offene Feedback. Also ich sag dazu nur eins, also mir geht's ähnlich, sei es in meinem Bekanntenkreis, die wissen, dass ich Pirat bin, sei es auf Infoständen passiert sowas auch oder Stammtischen. Also grundsätzlich Termine, ich habe die zwei Termine jetzt gerade schon aufgeschrieben, das September wird glaube ich sehr schwer, das ist ja jetzt gleich, da bin ich irgendwo im Norden Deutschlands unterwegs. Der Oktober, glaube ich, geht einfacher, oder was du mir gesagt hast, aber ich habe sie mir gerade beide aufgeschrieben. Ja, das ist der Infostand am 20. Oktober, der wäre fast besser. Ja, also da ist ein Fraktionentreffen in Saarbrücken. Das geht allerdings 2 Tage. Da muss ich mal gucken, ob die mich beide Tage brauchen. An sich ist es mein Aufgabenbereich, die Fraktionen zu vernetzen. Aber ich merke, wie wichtig das jetzt auch ist. Und gerade, ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, vielleicht kriegst du auch Feedback noch von anderen, ob das ein Phänomen ist, speziell auch von südlicheren Landesverbänden jetzt, Erlangen aus der Gegend, weil du es ja gerade auch so bildhaft schilderst. Also ich würde sehr, sehr gerne dazu mitwirken, gerne auch mit eurer Unterstützung, dass eben genau dieses Bild nicht entsteht von dem, also ich meine, diese hirnrissige Aktion da, die da auch noch im Netz ist, die geht ja in die gleiche Richtung, dieses Ding, als wollte ich nicht arbeiten. Also das ging ja auch los mit dem, das ging auch los mit dem Artikel vom Printspiegel, der das so dargestellt hat, so ausnahmsweise verdient Herr Pohner das sein Geld selbst. Ich habe mich ja irre geärgert, leider haben wir es von der Presseabteilung her und von internen Abläufen auch nicht richtig hingekriegt, das klarzustellen. Diese Tendenzberichterstattung, die da war, bis hin dann zur Bildzeitung, die einen Satz von mir, wo ich sage, ich möchte in einer Arbeit langfristig Sinn erkennen, verkürzt zu Herr Pohner, der macht nur, was ihm Spaß macht. Und das ist wirklich auch für mich sehr herausfordernd, das medial gut darzustellen, wo die Probleme sind, wie die Situation ist. Ich fühle mich ständig angegriffen in der Rechtfertigungspflicht. Ihr müsst euch oder ihr müsst mich rechtfertigen. Da ist im Grunde wahrscheinlich was Ähnliches. Und ich möchte es absolut respektieren und respektiere das, was du mir gerade mitteilst und würde sehr, sehr gern mit euch einen Weg finden, wie man das klar machen kann, wie ich das klar machen kann, dass dem nicht so ist. Also wie können wir transportieren, dass ich im Mai, im Juni, im Juli in München gearbeitet habe, am Schüler, von morgens bis nachmittags, dass ich an Dingen sitze, an Projekten sitze, dass ich im Juli gecodet habe, 5 Tage an einem Projekt, dass ich dafür Geld bekomme und dass es eine unterschiedlich starke Auftragslage ist. Und wie kann man den Bürgern erklären, das ist zumindest das, wie ich es aus meiner Wahrnehmung sehe, also dieser Job, der auf dieser Homepage, die da polemisch aufgemacht wurde mit Job für Johannes, dieser Job, der da ausgeschrieben ist, das wäre ein Traumjob. Ich und jeder andere Künstler in Berlin in einer ähnlichen Situation wie ich würde ihn mit Handkuss nehmen, wenn es das geben würde, mit flexibler Zeiteinteilung, 20 Stunden die Woche, 1000 Euro netto zu kriegen, Absicherung, Sicherheit und gleichzeitig die Freiheit zu haben. Gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, wenn ich künstlerische Aufträge, pädagogische Aufträge als Freiberufler habe, zu sagen, ich nehme die wahr, und dann nicht irgendwie meine Auftraggeber vor den Kopf zu stoßen und für den Rest des Lebens irgendwo in einem anderen Job zu sein, wo ich letztlich auch nur jemand anderem das wegnehme oder dazu beiträge, dass das Lohnniveau noch runtersinkt. Also wie können wir diese allgemeine Debatte führen und klar machen, worum es da wirklich geht gesellschaftlich? Ja, also ich reg mich total auf, ich rede jetzt nicht dazwischen, aber lies bitte was im Chat steht, weil was du sagst, ist unglaublich arrogant. Ich habe dir auf jeden Fall noch eine kurze Zusatzinfo. Ich bin ja nicht nur Vorsitzende im Kreisverband, ich bin ja auch im Landesverband Bayern einer von zwei Vertrauenspiraten. Und das geht wahrlich nicht nur mir so, nicht nur dem KV Erlangen, nicht nur den Erdingern, wo der Planet Fox herkommt. Das ist ein generelles Problem hier. Okay. Also zum Chat, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um diese Grundsatzdebatte zu führen. Aus meiner Sicht, es gibt keine sinnlosen Jobs. Wenn ein Job sinnlos ist, dann braucht man ihn nicht zu tun. Jeder Job, den wir tun, hat hoffentlich einen Sinn. Also wenn der einzige ein Job, der nur den Sinn hat, Geld zu verdienen und hat ansonsten keinen Sinn, dann ist er Quatsch. Also ich hoffe, da sind wir uns einig, dass es nichts gibt, dass hoffentlich niemand einen Job machen muss, der sinnlos ist. Und wenn es das ist, dass Menschen sinnlose Jobs machen müssen, die keine Funktion haben, keinen gesellschaftlichen Wert und Sinn haben, dann sind wir uns hoffentlich als Piraten einig, dass das ein Zustand ist, den wir nicht haben wollen. Also das Geld für jemand anderen zu verdienen, ist nicht unbedingt ein erfüllender Job für einen Einzelnen. Das weißt du auch. Also jetzt mach weiter mit der Wortmeldungsliste, sonst rege ich mich auf. Serenanten Inmu ist dran. Jo, hallo. Ja, also ich möchte das Ganze vielleicht auch nochmal von einem etwas anderen Blickwinkel nochmal angesprochen haben. Und zwar, was ist eigentlich die Verantwortung des Vorstands? Was ist die Aufgabe des Vorstands und jetzt ganz im Speziellen der Piratenpartei? Also ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil für mich persönlich ist die Piratenpartei eine Partei, wo die Basis entscheidet und die Obrigen im Grunde versuchen, das Ganze zu kanalisieren. Und in deinem Fall, Johannes, sieht das für mich völlig genau nach dem Gegenteil aus. Also da sehe ich keinerlei Zurückhaltung in inhaltlichen Punkten, keine wirkliche Arbeit im mediativen Bereich, dass du versuchst, Meinungen von anderen wirklich dann irgendwie einzuteilen und jedem sein Recht auf Wort zu geben und einfach die Idee, die die Piraten eigentlich wirklich haben, vorzuleben, sondern du lebst da wirklich dein eigenes Ding aus. Und das ist etwas, das finde ich, ich persönlich geht gar nicht für einen Vorstand von den Piraten im Speziellen, weil das gegen die Grundsätze dessen, was eigentlich eine Piratenpartei sein will, geht, meiner Meinung nach. Jetzt auf den anderen Punkt, das haben die anderen schon genug ausgeführt. Wenn die Medien jetzt sagen, ja gut, warum arbeitet er denn nicht, warum macht er denn das? Klar ziehen die dich in Kakao, das ist ja logisch. Aber wie erklärst du jetzt, gut, ich komme auch aus Baden-Württemberg, ich selber habe auch mal studiert, ich habe es auch mal härter gehabt, ich hatte ein Kind und muss gleichzeitig studieren, ich habe kein BAföG nehmen wollen, ich habe gearbeitet und ich frage dich ganz offen und ehrlich, warum gehst du da nicht arbeiten? Ist das in Berlin so anders oder ist das so unzumutbar oder Entschuldigung, aber das verstehen, glaube ich, wirklich viele, viele Leute nicht. Johannes? Das ist die Frage nach einer beruflichen Entscheidung. Und ich finde es wirklich, also da komme ich persönlich an eine Grenze, auch an eine psychische Grenze. Wenn ich deswegen war ich ja auch bei diesem, den ich übrigens auch nicht sehr günstig fand, den zweiten Auftritt bei Lanz, da so dünnhäutig. Wenn im Grunde von mir gefordert wird, meine künstlerische Existenz sein zu lassen und in einen Job zu gehen, ja, einen Brotjob quasi zu gehen, der mich aber so bindet, dass ich das andere nicht mehr machen kann. Wenn es einen Job gibt, der mich nicht so bindet, dass ich weiterhin die künstlerische Arbeit machen kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber die sind irre schwer zu finden. Den würde ich sofort annehmen. Darf ich dich unterbrechen? Dem Punkt darf, danke. Da muss ich dir ehrlich sagen, also ich habe Jura studiert, ich habe am Tag bestimmt manchmal 6 bis 8 Stunden noch gejobbt und studiert und hatte noch ein Kind. Also am Abend hatte ich vielleicht auch psychische Probleme, aber ich habe gewusst, warum. Und das ist scheiße, das ist sicher nicht gut und es gibt bestimmt viele Jobs, wo man sagen muss, nee, also so am Fließband stehen, gibt es bestimmt 10.000 in Deutschland, die haben wirklich einen Job, der nur verblödet und der nicht gut ist. Aber wie gesagt, also das ist eine sehr, sehr heiße Nadel, die du da in die Hand nimmst und das ist sehr gewagt, weil einfach sehr viele Menschen das tun müssen, ob sie wollen oder nicht. Die haben Kinder, die müssen ihre Kinder großziehen. Wie erklärst du denen dann diese künstlerische Freiheit? Also ich persönlich, auch wenn ich jetzt befürchte, dass es wieder arrogant wahrgenommen wird, erkläre es natürlich darin, dass ich mir wünsche, dass jeder diese Freiheit hat. Und für mich ist es nicht zielführend, zu sagen, wir leiden momentan alle gesellschaftlich. Also ich meine, das haben wir, wenn ich die Arbeitsmarktsituation angucke, da ist ganz viel ein Ausspielen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander. Im Niedriglohnbereich hat man Angst vor dem Abstieg ins Hartz IV. Im Normallohnbereich ist so dieses, die Niedriglöhner machen die Löhne kaputt und irgendwie die Großverdiener zahlen da nicht ein und die gegen die. Und anstatt, dass wir mal thematisieren, dass dieser Arbeitsmarkt etwas ist, wo momentan etwa, ich habe die Zahlen nur grob im Kopf, aber 3 Millionen Erwerbssuchende 800.000 Stellen gegenüberstehen. Und wenn ich jetzt sage, ihr müsst euch jetzt alle eine Stelle suchen, innerhalb dieser 800.000 ist es ein Allokationsproblem, wer passt auf die Stelle. Aber insgesamt ist klar, das ist wie ein Reise nach Jerusalem-Spiel. Es ist anscheinend nicht genügend Bedarf an Arbeit da, die angeboten wird für die Menschen, die gerade Arbeit suchen. Es wird also immer wer zurückbleiben. Und wenn wir das jetzt aber nutzen, um zu sagen, wir lassen uns da immer schneller reinpeitschen und wir fragen uns nicht, für wen machen wir eigentlich diese Arbeit? Warum können wir nicht mal so langsam die Früchte dieser Automatisierung genießen? Warum können wir nicht mal die Früchte dessen genießen? Wo fließt eigentlich das Geld im Moment hin? Warum fühlen wir uns weiterhin so unter Druck? Warum sehen wir es eigentlich als richtig an und so gehört's halt, dass man am Abend kaputt ist und zerschunden und das noch nebenbei und Vollzeitstopp und Studium und sich das finanzieren muss? Wo fließt eigentlich der gesellschaftliche Reichtum hin im Moment, dass wir es nicht uns leisten können, jedem ein Grundeinkommen zu geben und zu sagen, hier, für dein Kind hast du ein Grundeinkommen, hier, du studierst, nimm dein Grundeinkommen und tu es in Ruhe und bilde dich. Warum lassen wir uns unter diesen Druck setzen und kommen dann in diese Logik zu sagen, der weniger den Druck hat, der ist im Grunde schlecht und schmarotzt, weil er nicht mitleidet. Und warum fragen wir nicht, wie können wir dieses Leiden für alle beenden und da dagegen arbeiten? Ich weiß nicht, ob das jetzt arrogant klingt, aber das ist meine Vision. Die Vision, okay, das ist jetzt an sich von der Theorie her nichts Arrogantes. Aber in der Praxis habe ich zumindest den Eindruck, ist es doch für viele Menschen so, wenn sie es mal schaffen, solche schwierigen Situationen zu überstehen. Und zum Beispiel jemand anders ist überschuldet. Vielleicht ist er auch selber schuld dran. Spielsüchtig, hat sein ganzes Geld ausgegeben, will sich aber rausarbeiten und sagt, nee, ich zahle das jetzt ab, ich gehe jetzt nicht in die Privatinsolvenz, ich mache jetzt jeden Drecksjob, Hauptsache ich krieg die Schulden bezahlt. Wenn der das dann hinterher schafft, klar, der hat 7 üble Jahre gehabt oder wie auch immer, aber das hat doch auch irgendwo dann, er entwickelt sich auch persönlich weiter. Also ich sehe das nicht nur negativ, ich sehe das auch positiv. Wenn es jemand schafft, ist er hinterher stärker, er hat sich in seinem Leben was bewiesen, er hat was erreicht. Das ist doch auch wert. Ich meine, das ist das, was uns im Leben prägt. Das ist unsere Entwicklung von jedem Menschen. Jeder Mensch muss Herausforderungen haben, jeder Mensch muss sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen. Und das sind alltägliche Herausforderungen. Es geht hier nicht um irgendwelche philosophischen Fragen, wie finde ich die totale Erfüllung in meinem geistigen Befinden, wie finde ich den Sinn des Lebens, sondern es geht einfach darum, wie komme ich im Leben zurecht, womit verdiene ich mein Geld, und das sind alltägliche Dinge und dazu gehört halt auch mal, dass man was tut, was einem nicht so gefällt. Also zumindest denke ich, sehen das sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland so. Aber lass mal das mal, was ich würde jetzt gern, wenn es möglich wäre, noch kurz hören, wie du das siehst mit der Zurückhaltung des Vorstands. Siehst du das anders? Wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf dazwischen, das tut mir gerade so weh, was du gesagt hast, weil du sprichst genauso, wie dieses System funktioniert. Veritas, Fairness. Richtig, Satix hat recht. Bitte trag dich ein ins Pad. War jetzt das Mu fertig? Ja. Okay, ja, gut. Ich bin fertig. Dann wäre der nächste Purple. Das war gerade eine Frage, soll ich da kurz drauf eingehen? Ja, mach das kurz. Also ich kriege da durchaus anderes Feedback. Ich höre das jetzt von dir relativ frisch. Das hat mich bisher nicht erreicht in meiner Filterblase. Wäre dir dankbar, wenn du mir das konkreter machst, wo du das meinst, wo ich mich da aus dem Fenster lehne. Entweder per Mail oder per DM auf Twitter oder öffentlich auf Twitter oder auch gerne über solidfeedback.de, was ihr gerne nutzen könnt, wenn ihr wollt. Also bitte sagt mir das, wo ihr das Gefühl habt, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, verlasse die Programmatik. Das nehme ich mir sehr zu Herzen, weil das möchte ich nicht. Das entspricht nicht meinem Plan. Gut, dann wäre der nächste Purple. Ja, Also erstmal würde ich sagen, erstmal ein bisschen zurück zum Thema, um deine Aktion ein Grundeinkommen für Johannes, die ist doch ein bisschen so eine allgemeine BG-Geschichte und wie steht es denn hier um unsere Gesellschaft abgerutscht. Ja, wir hatten ja, also Brandlip und ich hatten ja heute so einen netten Brief geschrieben, ich würde da gerne nochmal ein paar Punkte zusammenfassen, die mir wichtig sind und wie du dazu stehst. Zum einen ist erstmal wichtig, dass jedem klar sein muss, du hast eine hervorgehobene Stellung. Du bist politischer Geschäftsführer der Piratenpartei. So. Und als dieser hast du auch ganz andere Möglichkeiten, Leute auf dich aufmerksam zu machen, Leute auch vielleicht anzuziehen. Du nutzt diese Stellung auch durchaus bewusst auf, um dieses, aus, um dieses Thema voranzubringen, tust das in Interviews, nimmst es darum als deine Möglichkeit, zum großen Thema BGE einen Bezug zu nehmen, dass das so ein wunderbares Beispiel ist. Was für mich so ein bisschen eine Ausnutzung dieser hervorgehobenen Stellung ist. Moment, mein Purple. Denn, ja? Kannst du vielleicht in der Konfiguration Text zu Sprache ausschalten, weil das stört. Ja, Moment. Brauch kurz eine Sekunde. Hört man mich noch? So? Ja. Wunderbar. So, und was mich ganz massiv stört, ist, dass du diese Position halt nutzt und das nicht tust, was eigentlich deine Aufgabe wäre. Nämlich die Debatte um Aufwandsentschädigungen in der Piratenpartei voranzutreiben. Du bist politischer Geschäftsführer. Wenn du meinst, dass eine Form von Auskommen notwendig ist, damit du dieses Amt führen kannst, dann führe die politische Debatte. Dann führe diese Auseinandersetzung, treibe sie voran. Und wenn du eine Mehrheit dafür findest, dann hast du so eine wunderbare Möglichkeit, schon mal ein Auskommen zu haben. So. Was du stattdessen machst, ist, dass du diese Spendenaktion an der Partei vorbei startest, ein Privileg für dich schaffst, das die anderen Vorstandsmitglieder nicht haben. Und du labelst es auch noch mit dem positiven Begriff BGE, der deutlich positiver besetzt ist als das Wort Aufwandsentschädigung und drückst dich damit vor dieser dringend notwendigen Debatte, weil du aus irgendeinem Grunde nicht bereit bist, dich diese Debatte zu stellen oder dich dafür wirklich, ich weiß es nicht, aber das wäre eigentlich die Sache, die notwendig wäre. Und das tust du nicht und stattdessen nutzt du einfach nur deine hervorgehobene Position. Und das geht mir massiv gegen den Strich. Johannes? Ja, hab mir gerade ein Glas Wasser mit noch geholt. Vielen Dank für diese Frage und diesen Gedanken. Ich kann dir in einigen absolut recht geben. Ich persönlich habe diese Debatte versucht zu führen. Ich hätte es gerne über eine Aufwandsentschädigung gelöst. Das war mein erster Ansatz. Da gab es ein Veto aus der Schatzmeisterei bei uns im Bundesvorstand. Ich hätte es persönlich gern allgemeiner gelöst. Ich bin der Meinung, wir haben im Bund momentan keinen klaren Überblick über unsere Finanzen. Ich persönlich habe mal überschlagen und bin der Meinung, wir haben mindestens 20.000 Euro mehr, als wir glauben, bekommen aber momentan nicht die aktuellen Zahlen. Ich würde diese Debatte sehr, sehr gerne führen und ich schaffe es alleine momentan nicht, sie zu führen. Du kannst sagen, ja, das wäre meine Aufgabe, aber da kriegen wir dann ein Henne-Ei-Problem. Ich schaffe es nicht, solange ich in der Existenz sorge, meine Existenz bin, schaffe ich es noch viel weniger. So bin ich psychisch gebaut. Ich könnte jetzt von meinem Amt zurücktreten, könnte entweder wieder von Arbeitslosengeld 2 leben oder von Spenden, privat und freiwillig, außerhalb der Partei, unangreifbar. Oder von einem Buch, das ich dann über meine Zeit als Pirat schreibe und könnte dann von außen wunderbar in Ruhe diese Debatte führen, so wie du dir es wünschst. Ja, das fände ich sinnvoll und gut. Aber wir haben verdammt nochmal gerade einen Riesendruck. Wir arbeiten mit richtigem Zug auf eine Bundestagswahl zu. Und wir haben nicht den Idealprozess. Wir haben 1 Million weniger Parteienfinanzierung, als wir uns eigentlich wünschen würden. Wir arbeiten absolut suboptimal. Die Frage ist, wo machen wir Abstriche? Wenn der Partei gedient ist, kann ich mein Amt zurückgeben. Kann sagen, ich übe jetzt erstmal das mit der Erwerbsarbeit. Ich bin persönlich als Angestellter nicht besonders gut. Ich tue mir mit Hierarchien schwer. Ich bin ein Querkopf. Wenn der Herr Alt immer nur sagt, ein gesunder junger Mensch, dann berücksichtigt er dabei vielleicht nicht, dass vielleicht auch unter Hochbegabten, als der ich dann auch immer noch gelabelt bin, es durchaus auch charakterliche Spannungen geben kann und Dinge, wo sich gerade Menschen wie ich irgendwo einfügen, dann vielleicht auch mal schnell irgendwo rausfliegen. Ja, dann darf ich mich dafür auch noch öffentlich rechtfertigen. Ich mache das alles gerne, was ihr anbietet, aber nicht, wie ich PolGF bin. Ich bin angetreten als Künstler zum PolGF mit meinem Lebenskonzept, mit meinem Hintergrund und entweder mache ich den PolGF so, wie ich bin oder ich lasse den PolGF. Aber ich kann nicht gleichzeitig meinen Job machen als PolGF und jetzt irgendwie meine ganze Persönlichkeit umkrempeln von heute auf morgen. Sorry, schaffe ich nicht, geht nicht, muss ich ganz klar sagen. Und dann muss ich, wenn das die Parteiraison wirklich fordern würde von mir, lieber das Amt freimachen, sagen, dann macht's bitte jemand anders. Wenn das zu umstritten ist, dass ich mit meiner Persönlichkeit das mache, dann habe ich eben die Erkenntnis, das soll jetzt nicht beleidigt klingen, sondern ganz realistisch, dann habe ich eben die Erkenntnis, es war für mich nicht mit dem Arbeitslosengeld vereinbar, es ist aber auch nicht für mich mit meinem grundsätzlichen Lebenskonzept und meiner beruflichen Situation vereinbar. Ich bin einfach nicht der Richtige. Das ist für mich der Punkt. Also ich würde die Debatte führen, ich beiße mit mehreren Dingen auf Granit, ich würde gerne die Debatten führen um Fahrtkostenspenden, die ist sehr unsachlich geführt, ich würde gerne die Debatte führen um Bezahlung von Pressestellen, die hängt mir seit 8 Wochen viel zu sehr hinter. Ich habe manchen Einblick gegeben, wie schwer es mir fällt, manche Dinge zu bewegen. Ich will auch nicht immer der Troll sein, der stänkert, aber es ist nicht da oben der Polge-F, der die Debatte zu führen hat. Wenn nochmal, verdammt nochmal, haben wir die Debatte gemeinsam zu führen. Die Debatte wurde geführt im letzten Bundesvorstand in der Basis, sie wurde abgelehnt. Man kann es gerne ein halbes Jahr später wieder probieren. Aber ich finde, verdammt nochmal, wir haben gerade einen sehr, sehr wichtigen Job. Und ich kann gerne ein Liquid-Feedback-Meinungsbild einstellen oder so. Niederschwellige Dinge, die Debatte zu führen. Aber es kann jeder von euch auch. Ich bin nicht der Mr. Bufo, der die Sachen kann. Wir haben piratiges Mandat. Und ich finde es auch völlig wunderbar, wenn die gerade wenn die Yuppies die Debatte um Vorstandsaufwandsentschädigungen mal vorantreiben. Der Bufo hat sich damit mehrmals auf die Fresse gelegt. Es ist ein bisschen schwierig, vom Bufo alle halbe Jahr zu fordern, er soll diese Debatte führen, damit er sich wieder die Ohrfeigen abholt von der Basis. Also, wenn sich an meiner Person zeigt, dass eigentlich die Ideallösung ist, dass unsere Bundesvorstände 500 oder 1000 Euro kriegen, und wenn die Hälfte der Bundesvorstände das rückspenden würden, weil sie es gar nicht brauchen, dann wäre es sogar kostenneutral für die Partei, weil es über die Parteienfinanzierung rückfinanziert wird. Wenn das politisch inzwischen in der Partei, vielleicht auch durch das Dilemma, was sich an meiner Person zeigt, inzwischen durchsetzbar ist, ich bin der Erste, der dabei ist und sich freut, dass er die sauberste Lösung gehen kann. Ich habe es versucht, ich habe es bisher nicht geschafft. Wenn ihr das unterstützt, versuche es gerne wieder. Dazu nur noch eine weitere Ergänzung. Ich finde es faszinierend zu beobachten, gerade in der basisorientierten Partei. Du sagst, ich habe versucht, diese Debatten zu führen, es hat nicht funktioniert. Und was für dich scheinbar die Konsequenz daraus ist, ist, dass du in einer basisorientierten Partei einen völlig anderen Weg gehst an der Partei vorbei, fernab der Möglichkeiten, hier doch irgendwie Einfluss zu nehmen und dein Amt durchaus auch mit nutzt, um dir eben doch anderweitig eine Quelle zu verschaffen, die ja nirgendwo so intendiert war, wie letztlich nur auf dein Amt zurückzuführen ist. Worauf du auch überhaupt nicht eingegangen bist, ist, was ich überhaupt nicht verstehe, wie man die völlig persönliche, letztlich nur auf dein Amt zurückzuführbare Bereitschaft von den Leuten zu spenden, die das auch nur annähernd in die Nähe eines allgemeingültigen, bedingungslosen Grundeinkommens gerückt werden kann. Ja, aber das war's dann noch von mir. Johannes? Ja, das ist ja, trifft im Grunde der letzte Aspekt, das, was Corbinian auch gesagt hat, dass da unterschiedliche Begriffe sind. Vor allem, ich habe ja nie gesagt, das ist ein allgemeines Grundeinkommen, aber ich merke, dass das die Begriffsverwendung und das, was mit dem Begriff verbunden wird, für einige Menschen absolut bricht und wie ein Schlag ins Gesicht ist. Weil ich denke mal, so wie ich es jetzt verstehe, mit dem Begriff Grundeinkommen eben automatisch ein allgemeines Grundeinkommen für, zumindest für alle Staatsbürger verstanden wird. Und eben nicht ein privilegiert für einzelne Personen. Also, da könnten wir jetzt wieder, aber das ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Debatte, ob ein Kindergrundeinkommen dann auch kein Grundeinkommen ist, weil es nur die Kinder kriegen. Weil in dem Fall ist es ja wirklich ein absolut persönlich auf eine Person privilegiertes Ding. Und das habe ich ja schon gesagt, wenn wir dann mit einem anderen Begriff besser vorankommen und wenn das wirklich das Problem ist, damit habe ich das geringste Problem, den Begriff zu verändern. Ja, das Erste wäre, wenn du ehrlich bist, statt es ein Grundeinkommen zu nennen, das zu bezeichnen, was es ist, das mit deinem Amt zusammenhängt, nämlich eine Aufwandsentschädigung. Deswegen sind überhaupt Leute bereit zu spenden, um den Aufwand, den du als politischer Geschäftsführer hast, zu entschädigen. Dann ist es, aber ich fand die Formulierung, die vorhin Nick nicht mehr aus Erlangen gesagt hat, fand ich dann griffiger mit eine Sicherung. Es ist ja keine Entschädigung, ich habe aufgeschrieben den Begriff. Esmeralda hat es sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr klar und technisch formuliert. Einen Spendentopf, um meinen Lebensunterhalt abzusichern. Gut, dann wäre der nächste Cytix. Ja, ich musste gerade an zwei Sachen denken. Zum einen ist das Matrix, der Film My Way or the Highway, deine Aussage, ich bin als Künstler angetreten mit deinem Lebenskonzept, entweder das oder die Alternative, du trittst zurück, dann müsstest du eigentlich zurücktreten, weil du siehst ja anhand des Feedbacks, dass nicht alles rosig ist. Und das Zweite, was mir da auffällt, ist das Motto von Hart, aber fair, wenn Johannes auf Wirklichkeit trifft. Ich sag mal so, dein Auskommen ist Privatsache, keine Parteisache. Denn es ist bei den anderen 500 Vorständen, die es in dieser Partei gibt, auch so. Das ist deren Privatsache, wie die um die Runden kommen. Sie müssen sich bemühen. Und diese Zeiten werden sich zwar irgendwann ändern mit Bezahlung, aber nicht in deiner Amtszeit, nicht heute und nicht morgen. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. So, du machst es jetzt zu einer Parteisache, weil du in dem Amt bist. Und jetzt muss man die Frage stellen, nützt es der Partei? Und ich stelle die Frage, ist diese Publicity jetzt gut oder schlecht? Weil ich beurteile das nach dem Ergebnis, was wir draußen dann als Wahlergebnis sehen. Denn mir geht es um die Wahlergebnisse. Ich will, dass die Piraten im Parlament sitzen. Du hast Astrid gehört. Die hat sich extrem eindeutig geäußert. Und allein daraus schon kristallisiere ich jetzt für dich eine Hausaufgabe heraus, mindestens 20 Kreisverbände quer durch Deutschland durchzutelefonieren, keine E-Mails schicken, keine Tweets, sondern durchzutelefonieren und zu fragen, stimmt das genau, was Astrid jetzt gesagt hat? So, um rauszukriegen, ist das eine kanonische Meinung. Und du wirst rausfinden, das ist so, die Leute denken so, die Leute sagen das auf den Infoständen. Aber find's selber raus, bitte. So, darüber hinaus ist es so, es gibt einen lateinischen Spruch, donum accipere est libertatem vendere. Das heißt, ein Geschenk annehmen heißt die Freiheit verkaufen. Und dieser Verdacht ist unausräumbar erstmal und führt dazu, dass das beschädigt dich schleichend und dauerhaft selber im Amt und auch den Vorstand. Ich bitte das nicht klein zu denken oder klein zu reden. So, und da als Rat, ich weiß jetzt nicht, was du daraus magst, ich will ein bisschen konstruktiv sein. Mein Rat wäre, das Thema komplett aus den Medien zu bringen und aus dem Gesichtsfeld der Partei. Du hast vorhin gesagt, du hast irgendwie 400, 500 Euro übrig, willst das irgendwie spenden, tu es nicht. Bilde bitte Rücklagen. Sparsam leben ist ja auch eine Tugend, finde ich es auch super, mache ich auch gern. Das mal das eine, bring das, dieses ganze Thema aus, dieses ganze, dein ALG2, dein und sonstiges bitte aus dem Gesichtsfeld der Partei und aus den Medien. Das, ich weiß jetzt nicht, ob du dich dafür verbiegen musst, aber gut, das musst du dann selber wissen. Dann weise ich darauf hin, dass Schenkungssteuer fällig wird, wenn du gewisse Grenzen überschreitest. Das findest du in Wikipedia. Und ich weise darauf hin, dass wenn die Partei Richtung 5% segelt, in den Umfragen, wird es dir angelastet werden. Also da ist noch Zeit. Ich glaube, als politischer Geschäftsführer, du hast vorhin gesagt, du magst irgendwas mit Koordination mit der Fraktion und so weiter. Wir werden gewählt wegen 2% Netzpolitik von unseren Stammwählern und der Rest ist Protest. 6% oder was? Oder 4 oder 5? Und es schwindet. Das ist meines Erachtens aus deinem Blickfeld komplett verschwunden. Also ich sehe da keine Impulse jenseits deiner von dir angesagten Stammfelder. Das finde ich ein bisschen schade. Und zu guter Letzt, die Gesellschaft da draußen basiert nicht und funktioniert auch nicht mit Freibier. Johannes? Die Bürger wissen das. Oh. Und du jetzt auch. Danke für eure Zeit. Danke, Seitex, Johannes. Ja, ich habe mitgeschrieben. Das mit den 20 Kreisverbänden mache ich mir auf die To-Do-List. Hört ihr mich? Ja. Ja. Das dazwischen war, glaube ich, eine persönliche Notiz, dass es ganz wichtig ist, dass ich euch noch mehr Infos an die Hand gebe, wie es wirklich aussieht. Wirklich auch eine Frage am Infostand, auch wenn es lästig ist, auch wenn es ärgerlich ist, wie bei jeder dieser Sachen, die auch medial besprochen werden. Wenn der Eindruck entsteht, ich will nicht arbeiten, ich kann nicht arbeiten, ist es auch wichtig, dass jemand, der am Infostand steht, einfach auch weiß, der arbeitet, der hat Einkommen, das ist der, ganz normal, der tut was. Das ist nicht so, dass der irgendwie rumsitzt und keinen Bock hat. Aber das muss natürlich fundiert sein, das muss man wissen und belegen können und da bin ich in der Pflicht, das zu liefern. 5%-Segeln, ja, ich glaube auch, da sind wir noch lange nicht. Ich möchte da hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, mit 2% Netzpolitik, 98% Protest. Die Umfragen in allen Ländern, die ich gesehen habe bei den Landtagswahlen, haben gezeigt, rund 45% waren es meistens und damit das wichtigste Thema für die Wahlentscheidung unserer Wähler war die Sozialpolitik, unsere sozialpolitischen Positionen. Da haben wir viel Themen zu setzen. Ja, ich würde auch gerne breiter Stellung nehmen, wenn ihr guckt, was an Pressemitteilungen rausgeht, was an Statements rausgeht, ich habe mich zu vielen Themen geäußert, zum Wahlrecht, zur Homo-Ehe, zu allem Möglichen, was gerade tagesaktuell los ist. Es ist nicht nur in unserer Hand, was die Medien aufgreifen. Ich persönlich werde mit dem Thema momentan extrem verknüpft und beim Thema Hartz IV zitiert man mich gerne und beim Thema Wahlrecht dann halt lieber jemand von den Grünen oder von der SPD. Also wir können liefern. Man kann natürlich sagen, wir sollen einfach komplette Kampagnen machen, aber komplette Kampagnen kann ich alleine nicht fahren. Ich kann kommentieren, ich kann Statements geben. Da habe ich aber nur sehr bedingt in der Hand, was medial rausgebracht wird. Ich bin jetzt, übermorgen bin ich bei Maischberger in der Sendung und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt. Da geht es zum Thema Reichenbesteuerung. Ja, bei solchen Themen holt man mich, weil ich da im Moment konnotiert werde. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, allgemein zu sprechen, über unsere Parteimeinung zu sprechen und dass die mich nicht auf so eine persönliche Ebene schieben und dass es mir gelingt, da souverän und entspannt und gut die Partei zu vertreten. Und bitte auch um offenes Feedback danach. Leih dir vom Christopher einen Anzug und zieh dir vernünftige Schuhe an und lass das Handy daheim. Handy nehme ich sowieso nicht mit, wenn es Aufzeichnungen sind und das ist eine Aufzeichnung. Gut, dann wäre der nächste Inti. Guten Tag, hört man mich? Ich höre dich. Schön. Übrigens, falls du eine lustige Handynummer heute in deinem Display gesehen hast, das war ich. Wollte ich anrufen, leider konnte ich dich nicht erreichen, aber zur Thematik. Als erstes möchte ich dir erstmal für deine Arbeit danken, die du hier in der Vergangenheit geleistet hast und auch nach wie vor leisten wirst. Das, denke ich, ist vielleicht auch ein Punkt, der auch wichtig an der Stelle ist, das als Vorgeplänkel zu der eigentlichen Situation, was jetzt die Finanzierung angeht, beziehungsweise dein Gehalt oder wie auch immer man das jetzt gerade benennen darf oder Grundeinkommen. Ich finde es natürlich ein bisschen schwierig, an der Stelle einen gewissen Freiheitsfaktor mit vorzustellen. Das hat wahrscheinlich viele Faktoren, die da mit irgendwo mit reinspielen. Zum einen, dass natürlich die Struktur noch nicht so da ist, dass man sich grundlegend Gedanken gemacht hat, für entsprechende Amtsträger innerhalb der Partei auch eine entsprechende Vergütung zu haben. Dann würde sich diese Frage zwangsläufig gar nicht stellen, wenn man gleich von vornherein gesagt hätte, dass bestimmte Ämter mit einem Honorar entsprechend ausgestattet sind. Ist leider noch nicht der Fall. Die Debatte wird meines Erachtens hier auch viel zu spät geführt, aber zumindest wird sie geführt. Was ich natürlich in keinster Weise okay finde an der Stelle ist, dass du deinen persönlichen Background ganz weit nach vorne schiebst und wenn alle Stricke reißen, die große Keule rausholst und die soziale Ungerechtigkeit Deutschlands am besten nimmst, nehmen wir doch am besten von ganz Europa noch mit dazu. Das ist dann nicht mehr handelbar und das finde ich auch nicht okay an der Stelle. Ich selber bin Familienvater, ich muss selber auch arbeiten, ich möchte mich auch gerne engagieren für die Partei und mein persönliches Wunschziel war es immer, ein Bühnenprogramm aufzuführen, habe da auch viele Sachen schon drüber geschrieben, allerdings sind solche Projekte stehen halt zwangsläufig hinten an und sollte ich jetzt in naher Zukunft innerhalb der Partei erfolgreicher werden, muss ich mir auch Gedanken machen, wie kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen und das Ganze kann eben nicht passieren, dass wenn meine Frau sagt, du, pass mal auf, Christian, schön und gut, was du hier alles machst und wo du rumreist und wie sehr du dort mit den Leuten umgehen kannst, alles wunderbar, aber du musst um 16 Uhr zu Hause sein. Ja, das ist so ein Punkt, das funktioniert nicht und das ist so eine kleine Überspielung eigentlich auf das Thema, was wir gerade besprechen eigentlich. Du musst ja auch darüber bewusst sein, dass du jetzt in einer Position bist, sag ich mal, wo du durch deine Haltung, und da hau ich wahrscheinlich in die Kerbe vieler, für die Partei relativ viele Wunden aufgemacht hast. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man auch Sozialhilfeempfänger ist, und die hat auch nicht richtig dargestellt und auch die seelische Anspannung, die sich bei dir daraus ergeben hat, ist sicherlich schwierig gewesen, aber trotz allem finde ich es nicht zumutbar, nicht für die Partei, dass du den Weg gehst, den du jetzt gerade gehen möchtest, weil das für dich oder zumindest so sehe ich es zumindest mal, eine Rückversicherungsaktion wird, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst Spenden an und alles, was du durch Fernsehauftritte etc. pp. Bekommst, wirst du dann irgendwie quer irgendwie wieder zurückspenden oder in irgendeinem Pott packen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Du hast eine Medienpräsenz. Ich mache eine Wette mit dir, wenn du in den nächsten McDonald's um die Ecke gehst und sagst, schönen guten Tag, look at me, ich war gestern im Fernsehen, kriegst du den Job. Ich bin mir sicher. Und dann kannst du deinen Lebensunterhalt damit bestreiten, dass du bei McDonald's Burger ausschenkst. Das ist vielleicht nicht das Maximum, was du gerne möchtest für dein künstlerisches Leben und auch nicht so das Tollste überhaupt. Aber du hast erstmal in erster Linie, bis die Debatte geklärt ist innerhalb der Partei, ein gesichertes Einkommen. Und ich würde dich auch bitten, von solchen Aktionen, wie sie gerade laufen, zurückzutreten, weil das macht die Partei nach außen hin in keinem Fall besser. Und jetzt erwirkt damit die komplette Partei mit so einem Quatsch. Danke. Johannes? Ja, harte Worte. Tue ich mir schwer, was drauf zu sagen. Also danke für den Dank da am Anfang. Irgendwo vorhin habe ich mal, das sage ich ja auch ganz offen, ich möchte irgendwie nicht meine Persönlichkeit hier verstecken. Egal wer zuhört, egal wer auch medial zuhört. Ich denke, das können wir uns als Piraten leisten. Gedacht, natürlich eine Möglichkeit wäre, die Aktion zurückfahren, sagen, momentan läuft's auftragmäßig, künftig einfach abzublocken, zu sagen, medial, ich äußere mich nicht mehr über meine berufliche Situation, über meine Einkommenssituation. Und wenn's weiterzumachen wie bisher, momentan läuft's ja gut, ich habe Honorare, ich kann leben, ich hoffe, das wird auch weiterhin dauerhaft so bleiben. Und wenn's halt nicht läuft, wie jeder andere auch, ohne davon noch irgendwie öffentlich Kenntnis zu geben, halt wieder mein grundgesetzliches Recht, das ja gesichert ist, in Anspruch zu nehmen, auch wieder Arbeitslosengeld in Anspruch zu nehmen, dafür ist es da, aber darüber nicht mehr zu sprechen und deswegen einfach auch das Thema damit medial rauszuhalten. Es gab ja einige, die auch auf Twitter das gesagt haben, Johannes, mach doch stattdessen bitte lieber arbeiten und Geld verdienen und wenn es nicht reicht, bitte Hartz IV, das ist doch völlig in Ordnung, tu das, aber lass uns irgendwie diese Debatte weg. Das wäre eine Entscheidung und wenn das so Mehrheitsmeinung ist, Konsens noch, würde ich noch gar nicht sagen, Mehrheitsmeinung, dass das mehr erwünscht wäre. Ich persönlich komme schlecht klar mit diesem Hartz-IV-System, sage ich ganz offen. Ich komme auch mit Intransparenz schlecht klar. Ich komme schlecht klar mit, jemand stellt eine Frage zu meinen und ich sage dann dazu, spreche ich nicht, damit sage ich nichts. Aber ich glaube, das könnte ich leisten. Das andere ist, ich bin Künstler, ich bin eine sperrige Person. Persönlichkeit, das gebe ich gerne zu. Ich habe eine Vision. Meine Vision wäre, dass ich im nächsten Jahr ab Frühjahr noch viel mehr reisen kann als jetzt, vor Ort sein kann, an Infoständen sein kann, Wahlkampf unterstützen kann, hoffentlich in einem Zustand, wo diese ganzen Themen weg sind, wo das geklärt ist. Also ich wünsche mir, ich arbeite, wie gesagt, gerade an einem Kinderbuch, das ist das, was mich erfüllt. Ich habe gerade ein Buchprojekt, ein anderes im Blick, das im Zusammenhang ist mit meiner politischen Tätigkeit. Würde mich freuen, wenn da Honorare kommen. Es muss nicht gleich so viel sein wie bei Julia Schramm. Würde mich freuen, wenn ich davon auch wieder die Hälfte in die Partei spenden kann und was zurückgeben kann für das Vertrauen. Das wäre meine Vision, mein Konzept. Das ist das, was mich zum Blühen bringt. Zu sagen, hey, das ist geil, da ist eine Sicherheit, da haben mir Menschen Vertrauen ausgedrückt. Das begann schon von den ersten 200 Euro an. Ich möchte es nie brauchen können. Ich möchte dieses Vertrauen dadurch zurückgeben, dass das Geld komplett in die Förderung von anderen Piraten fließt, die das Geld dringender brauchen als ich. Und ich möchte rumreisen und gute Stimmung verbreiten, unterstützen, Support machen. Ich möchte definitiv nicht, dass ihr scheiß Fragen über mich beantworten müsst am Infostand. Das wäre meine Vision. Wenn das nicht gelingt, dass ich das so machen kann, dann muss ich wirklich überlegen, wie finde ich einen Weg. Aber ich habe das Gefühl, ich würde blass, ich würde fahl, es bin nicht mehr ich. Auch wenn ich bei McDonald's, also wenn es wirklich so ist, dass man bei McDonald's sagen kann, ich bin die Woche da und dann bin ich jetzt wieder 3 Wochen unterwegs, weil ich habe woanders einen Job. Wenn das so ist bei denen, gerne. Ich habe überhaupt kein Problem, mich dahinter zu stellen. Also McDonald's jetzt irgendwie grundsätzlich, es gibt, denke ich, andere Jobs, die man machen kann, die jetzt ethisch nicht ganz so fragwürdig sind wie McDonald's. Deswegen mache ich da eine gewisse Einschränkung, einfach wegen der ethischen Dimension. Aber wenn so ein Job wirklich da wäre, ich kenne es nicht so, dass die so flexibel sind. Wenn es mich allerdings wirklich in meiner ganzen Persönlichkeit in einen völlig anderen Drive bringt, dann bin ich nicht mehr ich, dann muss ich bitte auch zurücktreten. Und dann kann ich auch diese Aufgabe nicht mehr so machen. Ganz kurz hinterhergeschoben, ich find's natürlich auch okay, dass du das so angehst, aber trotz allem bewegst du dich immer wieder von dem Thema weg. Wenn wir jetzt dazu aufrufen würden, dass ein 8-jähriges Kind Krebs hat und wir Gelder sammeln würden innerhalb der Partei, um das Ganze nach vorne zu bringen, wäre ich der Erste, der sagt, klar, los geht's, vorne ran. Allerdings die Art, so wie du es jetzt mehrfach auch schon gesagt hast, diese Art der Absicherung, die du dort anstrebst oder angestrebt hast oder wie auch immer man jetzt den zeitlichen Zustand jetzt gerne nehmen möchte, der gehört hier an der Stelle ja nicht hin. Wenn du zufällig 200 Parteifreunde hast innerhalb der Partei, die ganz zufällig dir persönlich auf irgendein Konto irgendwas, was weiß ich, ihr kennt euch und dann würde sich ein Arrangement ergeben, was dir einen gewissen Background und eine gewisse Sicherheit für deine künstlerische Freiheit und in deiner Persönlichkeit nicht dazu führt, dass du eingeschränkt bist, dann sage ich wunderbar, hey toll, so eine Community hätte ich auch gern. Ich habe auch gute Freunde, die leihen mir Geld, wenn es mir schlecht geht, denen ich das dann auch wieder zurückgeben kann. Aber ich finde, dass du definitiv den Schritt, du hast vorhin den Spruch gebracht, den fand ich ganz gut, den Schritt nach vorne oder die Flucht nach vorne, meines Erachtens wäre es jetzt an der Zeit, den auch zu tun und zu sagen, raus aus der Nummer, die Sache läuft für mich, ich habe ein bisschen Platz, ich habe ein bisschen Background, so wie du schon gesagt hast, durch deine Aufträge, wunderbar, dann kann man gucken und lieber eher, anstatt jetzt deine Person als solches jetzt herzunehmen, die Debatte anzustoßen, inwieweit wollen und können wir denn zum Beispiel die Vorstände auf Honorarbasis für ihre Arbeit entschädigen, weil es ja doch sehr, sehr viel Arbeit ist, das darf man auch nicht von Hand weisen, das macht man nicht so im Vorbeilaufen, dass wir lieber die Debatte machen und einfach jetzt hergehen und sagen, gut, dein Thema, das streichen wir einfach, du trittst von diesen Sachen irgendwo oder du machst die Flucht nach vorne, in welcher Form auch immer, und dann sind wir mit dem Thema auch durch, dann haben wir auch Hand und Fuß, weil zum Schluss, und da dreht sich immer wieder die ganze Sache und irgendwann kommt man in so eine Ethikkiste rein, wo man wieder dann das ganze System anzweifelt, was furchtbar grotesk und perfide ist, darum geht's aber an der Stelle gar nicht, also ich denke, es wäre für die Partei am besten und das vor allen Dingen möglichst schnell zu klären, weil dann hätte man auch gesagt, Mensch, Johannes, das passt, und Hand und Fuß dran und dann könnte man auch an jedem anderen Infostand, ohne dass du direkt präsent bist, sagen, so und so sieht das bei dem gerade aus, ein toller Typ. Ich will kurz einlenken, bitte schickt mir eure Wortmeldungen über den Chat direkt. Du bist jetzt gerade weg. Ich nehme mal an, er wollte sagen, dass wieder irgendeiner im Pad rumtrollt und er jetzt wirklich keine Lust mehr hat. Ja, schreibt mir bitte das, mein Headset ist leer, ich muss kurz wechseln. Okay, ich kann ja nochmal gerade versuchen, kurz da was drauf zu sagen. Soweit ich das gerade noch im Kopf habe, bei mir wird langsam die Konzentration auch weniger. Also soweit ich es jetzt noch weiß, ich habe das Gefühl, wenn ich das höre, das klingt gut, wenn ich mir vorstelle, wir reden über eine dritte Person, ich sage, ja, das geht hier über mich, ich habe es psychisch nicht im Kreuz. Das sage ich ganz ehrlich, dann muss ich jemand anderen den Job machen lassen. Das muss ich ganz ehrlich eingestehen, ich habe das dann psychisch nicht im Kreuz. Ich kann das nur, auch wenn es blöd klingt, erstmal so offen, laut, denkend in den Raum stellen, in diesem Vertrauensraum, den wir hier aufbauen. Ich finde die Atmosphäre sehr sachlich und freue mich, dass ihr auch die inhaltlich sehr harsche Kritik sehr respektvoll äußert. Das sprengt meine Vorstellungskraft. Nehmt es eine psychische Störung, nennt es wie ihr wollt, es macht mir Angst, was weiß ich. Ich muss dann, da kommen wirklich emotionale Sachen, da denke ich an die berühmte Rede von Christopher Lauer, dieses, wer sind wir eigentlich, wir Piraten, wo ich sage, ja, vielleicht gilt es nicht für jeden hier, aber für einige, das weiß ich, ja, wir sind die in der Schule nicht zu den Partys eingeladen worden sind, die gemobbt worden sind. Ich habe im Zivi ein Jahr lang freiwillig Pflege gemacht. Ich habe sehr, sehr gerne die alten Menschen gepflegt. Ich habe sie gewaschen, geputzt, gerne auch mich, ganz egal, ob das da um Experimente ging, ob das da um Menschen ging, um Zuwendung ging, um Füttern ging, um Betten neu zu überziehen, die sauber sind oder stinken. In jedem Theaterprojekt, ich bin der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Ich glaube nicht, dass ich vor irgendwem in der Welt grundsätzlich beweisen muss oder kann, was ich tun will, und gleichzeitig habe als Zivi gelitten wie eine Sau, ich war psychisch an der Grenze, ich kann es sagen, es ist 10 Jahre her, weil ich in den Arbeitsstrukturen nicht klar kam, ich wurde gemobbt, ich bin mit diesem System nicht klar gekommen, hätte ich nicht einen Chef gehabt, der mich irgendwo gestützt hat, protegiert hat, immer wieder aufgebaut hätte, ich hätte irgendwie hingeschmissen, das sind alles Dinge, die kommen da alle hoch, das klingt so einfach, ich komme da wirklich an Grenzen. Ich kann das hier nur ganz klar und einfach sagen. Aber dann, lieber Johannes, dann ich, also als erstes tut mir das ja leid, dass das so ist. Und auch den Christopher Lauer würde ich vielleicht an der Stelle nicht unbedingt zwingend zitieren, weil auch ADHS ist für so eine Sache eigentlich dann nicht der Punkt. Oder ich wurde auch nicht auf jede Party eingeladen. Und ich hatte auch eine schwere Schulzeit, ich hatte eine schwere Ausbildungszeit, alles Sachen, die ich aber hinter mir habe bereits. Und das ist kein Weg, wo ich nach hinten blicke, um letztendlich eine Arbeit bei einer Partei zu machen und das im Zweifelsfall dann nach vorne zu stellen. Und Johannes, das ist ein Punkt, den finde ich nicht okay an der Stelle. Wenn du dort tatsächlich Hilfe brauchst, auch vielleicht Background, persönlichen, psychische Hilfe an der Stelle, denke ich, gibt es bestimmt einige Leute und auch Möglichkeiten, auch Piraten, die dir da sicherlich auch beistehen. Wenn dort, ich sag's ganz ehrlich, wer in den Medien steht, der muss ein dickes Fell haben. Das geht nicht ohne, weil ansonsten bricht man in dieser Sache. Und das ist ein Punkt, der muss vorher klar sein. Der Punkt ist zum Beispiel für mich genauso vorher klar, wie er für dich klar sein sollte. Und ich will dir auch gar nicht deine Sachen absprechen, die du dort machst. Da muss ich dir jetzt echt mal dezidiert widersprechen. Weil das ist wirklich ein Feedback, was ich oft bekommen habe. Das ist gut, Gerhard Anger hat es ähnlich gesagt, er ist nicht wieder angetreten, jetzt tritt er wieder an als Landesvorsitzender, weil er gesagt hat, er möchte sich dieses dicke Fell nicht antun und anbauen. Und wenn dieser Satz stimmt, den du sagst, dass jemand, der da politisch tätig sein will und dann auch in den Medien steht, ein dickes Fell haben muss und da gewisse andere Dinge machen muss, dann bin ich nicht mehr in der richtigen Partei. Das sage ich hier ganz klar. Wenn wir nicht glauben, dass wir da was ändern können, dann bin ich nicht in der richtigen Partei. Und da ist wirklich bei mir ein Punkt, wo ich viel Feedback bekommen habe, dass es heißt, der ist anders, der fühlt sich authentisch an, dem glauben wir was. Das hat sich jetzt auch nicht gewandelt. Es kommt nur diese neue Farbe für mich dazu, diese Sozialschmarotzerfarbe, warum geht der nicht arbeiten? Wo ich das Gefühl habe, es ist eher das Problem, ich kann mich nicht richtig erklären. Ich kann irgendwas nicht richtig klar machen, nicht irgendwas nicht richtig zeigen. Das ist ja auch so, ich hätte ja gerne seit 2-3 Tagen schon darüber sauber geblockt, damit ihr auch Infos habt. Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich tue mir da irre schwer. Ich habe Schwächen, ich habe Stärken. Und ich finde, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, auf ein Bundesvorstandsamt, das viel Zeit, viel Kraft kostet, viel Shitstorms mit sich bringt, viel Aufwand ist und das nicht bezahlt wird, da bewerben sich auch Menschen mit Stärken und Schwächen. Weil jemand, der Vollzeit irgendwo 70 Stunden sowieso irgendwo in der NGO arbeitet und keine Zeit hatte für was anderes, der bewirbt sich da auch nicht. Das heißt, solange wir wirklich unsere Vorstände nicht bezahlen, die Debatte ist wirklich wichtig zu führen, müssen wir, glaube ich, auch damit leben, dass jeder einzelne Bundes-, Landes-, Kreisvorstand immer auch Persönlichkeit hat, Stärken und Schwächen hat und dass wir gucken müssen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Bitte wieder Redeliste, bevor es wieder weitergeht. Ja, ich danke, ich bin dann erstmal raus aus der Thematik. Danke dir. So, dann wäre der nächste Sir Thomas. Jo, danke schön. Johannes, wie sage ich das jetzt so, dass es richtig ankommt? Ich habe dich in Montabaur auf dem LPD der Rheinland-Pfälzer Piraten kennengelernt. Wir haben uns eine Zeit lang unterhalten können. Ich fand das, wie du dein Leben organisierst, wie du rüberkommst, was du tust, fantastisch. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, den Piraten kennenzulernen, der in der Form hinter den Ideen, den Prinzipien und den Wegen, die Piraten nach meinem Verständnis gehen, hinten dran steht. Es begeistert mich wahnsinnig. Auf der anderen Seite bin ich ebenfalls in der Situation, ich bin ALG-2-Empfänger, ich habe ganz schwere gesundheitliche Handicaps aufgrund eines Immundefizits. Ich bin auf dem Landesparteitag nur mit meinem kleinen Scooter rumgesaust, weil ich einfach so lange nicht auf den Füßen bleiben kann und muss auch gucken, wie ich hinkomme. Das führt dann sogar dazu, dass ich in der Pizzeria hinten in der Küche die Salate putze, dort die Tomaten und den blöden italienischen Salat zusammenrühre, weil mein Jobcenter der festen Meinung ist, es macht Sinn, dass Don so sein Geld nebenher verdient. Es ist unser Job, dafür zu sorgen als Piraten, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt oder auf jeden Fall etwas Vergleichbares, was jedem die Möglichkeit gibt, sein Einkommen auch so zu gestalten, dass man tatsächlich nicht gucken muss, wie man hier seinen Lebensunterhalt bestreitet. Aber was mir Sorge macht, ist, du hast ein Prinzip in der Politik vollständig verlassen. Du hast in einem ganz extremen Maße bei persönlicher Betroffenheit das Ganze angefangen und dich damit hineingewurstelt. Du bist mittlerweile in deiner Person von der Diskussion nicht mehr trennbar. Und diese Diskussion führt dazu, dass es keine Möglichkeit gibt, sie sachlich mehr zu halten. Ich habe bei den Vorbereitungen auf unsere Infostände, die wir jetzt hier machen wollen, jedes Mal festgestellt, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, komme ich ebenfalls in die Situation, dass ich es nicht wirklich erklären kann. Auf der einen Seite, ich könnte für mich genauso das Hochkreativ und das AHDS und was alles geltend machen. Nur das hilft nicht weiter. Wir stehen im Moment in einer Welt, die wir ändern wollen. Und diese Welt ändern wollen bedingt, dass wir uns an diesen Spielregeln dieser Welt orientiert erstmal verhalten müssen, um sie zu ändern. Wir können das nicht, indem wir die Hand heben und sagen, oh, jetzt machen wir es anders, sondern wir müssen diesen Prozess erarbeiten. Und dieses sich selbst mit hineinbringen, und zwar in diese Diskussion mit dem Jobcenter, hat dazu geführt, dass die tatsächliche Unabhängigkeit deiner Person gar nicht mehr gegeben ist. Du bist nicht mehr frei. Du bist nicht mehr in der Lage, frei zu agieren, frei zu argumentieren und frei zu handeln. Und alles, was du jetzt machst, was jetzt passiert, sind alles Nebenkriegsschauplätze, die versuchen, eine Scheinfreiheit wiederherzustellen. Aber es ist keine. Es geht wirklich darum, dass du das bitte irgendwie selber organisieren musst, so wie ich das auch muss, wie jeder ALG2-Empfänger das eigentlich muss. Und dann gucken muss, wie kriege ich mein Amt und wie kriege ich meine Aufgaben und wie kriege ich meinen Job, den ich zu machen habe, damit unter. Danke. Johannes? Ja, vielen Dank für den Einblick und die Richtungen. Das klingt jetzt wieder für mich, um laut da weiterzudenken, nach einfach künftig mein ganzes Arbeitsleben eben nicht mehr offen zu legen, zu sagen, nö, das geht keinem was an, das ist meine Privatsache, zu gucken, wie ich klarkomme, damit ich wieder diesen Normalzustand habe, dass ich das selber entscheiden kann und mit mir ausmache, wo ich wie Geld verdiene und diese Betroffenheit zumindest aus der medialen Wahrnehmung rausbekomme. Ich kann die emotionale Betroffenheit bei dir sehr gut verstehen, Johannes. Ich habe die selber. Ich leide gesundheitlich darunter, dass ich beim Amt im Prinzip betteln muss um etwas, was mir nach meinen Grundrechten zusteht, weil sie es einfach nicht einsehen wollen und der Meinung sind, sie können das beurteilen und handeln, was uns zusteht oder was nicht. Ich muss meine gesamte Krankengeschichte beim Amt offenlegen. Ich muss für jeden Scheiß jedes Dokument anschleifen und reintun, weil sie unbedingt haben wollen, dass sie etwas, was seit Jahren dokumentiert ist, nochmal und nochmal alles halbe Jahr nachgewiesen haben wollen. Ich kann nicht mehr im ersten Arbeitsmarkt arbeiten und muss trotzdem sehen, wie ich damit hinkomme. Und jedes Mal, wenn ich mit denen zu tun habe... Geh vor Sozialgericht und beantrage vor einem Anwalt. Also man muss sich doch nicht alles gefallen lassen. Ich helfe seit 4 Jahren ALG2-Empfängern hier weiter. Ich habe jetzt wieder ein Verfahren vom Sozialgericht laufen. Ich habe 2 Sachen vor dem Kreisrechtsausschuss. Das ist nicht das Thema, sich zu wehren. Das Thema ist, dass wir es in der öffentlichen Diskussion, und das ist etwas, was wir immer wieder haben, sobald eine persönliche Betroffenheit da ist, die einfach nicht mehr handeln können und die auch nicht mehr argumentieren können, weil da eine Emotionsladung mit drin ist oder eine Emotionsbindung mit drin ist, die nun mal nicht weiterhilft. Und ich glaube, dass es im Moment noch, bis wir es geschafft haben, ein BGE zu installieren, für jeden eben die Lebensaufgabe ist, das hinzubekommen und nicht andersrum. Ich habe einen anderen Ansatz, aber ich bin ja erst gleich dran. Ja, also ich gebe dir soweit recht mit der persönlichen Betroffenheit, als allerdings sich das ja jetzt gewandelt hat. Diese persönliche Betroffenheit, die hatte ich. Ich hatte eben nun mal den blöden Zustand, dass es bereits das so, Thomas Mark, machst du mal das Mikro weg? Dass es nun mal schon medial bekannt war, dass ich Arbeitslosengeld 2 bekommen habe, schon lange vor meiner Kandidatur weil ich damit offen umgegangen bin. Und dann eben dann auch, anstatt zu sagen, no comment, Privatleben, das wäre vielleicht im Nachhinein klug gewesen, das Thema vorangestellt habe. Andererseits, denke ich, hat das auch die Debatte unheimlich befeuert, weil es ein Tabuthema ist, wo wir nicht hingucken in dieses Sozialsystem. Jeder, mit dem ich spreche, der da irgendwie als Journalist oder so sich mit beschäftigt, der sagt, ja, wir wissen alle, dass es da irgendwie große Rechtsmissbräuche gibt. Ja, aber es tut keiner was. Also, irgendwo momentan fast das Gefühl, diese Unentschlossenheit ist irgendwie das größte Problem, dass wir weder das so richtig anprangern und thematisieren und dann machen wir das ein Vierteljahr, so wie die Urheberrechtstische jetzt, und dann ist irgendwann wieder gut, oder es ganz sein zu lassen und dann eben wieder ins Private zu tun. Und aber andererseits im zweiten Schritt jetzt, diese persönliche Betroffenheit ist bei mir an sich weg. Jetzt merke ich die Betroffenheit bei euch. Jetzt bekomme ich die Betroffenheit von euch, die mir sagen am Infostand, ich muss das rechtfertigen, ich kann es nicht rechtfertigen. Wie soll ich es rechtfertigen? Ich persönlich bin ja maximal noch positiv betroffen im Sinne von, ich fühle mich gerade getragen, unterstützt. Ich habe das Gefühl, das läuft. Ich habe keine Angst mehr vor Zukunft, vor Leben. Ich bin jetzt plötzlich frei, Jobs gut anzunehmen, Projekte zu kriegen, Einkommen zu generieren. Ich habe das Gefühl, das läuft für den Rest des Jahres. Ich kann jetzt richtig geil Piratenthemen machen, Wahlkampf. Und wenn wir dieses mediale Thema, da wo das jetzt nochmal hoch ist, dass ich davon ausgehe, wenn wir das jetzt nicht noch ewig pushen, parteiintern, dann ist das in der Woche durch haben, dann kann ich endlich mal meinen Job machen. Das ist so meine persönliche Betroffenheit. Aber gleichzeitig werde ich jetzt konfrontiert mit eurer Betroffenheit, wo ihr sagt, das geht so gar nicht. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich jetzt gerade irgendwie gar nicht weiß, wie weiter. So, dann wäre der faire Pirat dran. Ja, herzlichen Dank. Also erst einmal dir, Johannes, vielen Dank, dass du dich dieser Diskussion hier so stellst. Dann möchte ich zu Esmeralda was sagen, zu diesen unangenehmen Fragen am Infostand. Wenn dieser Eindruck tatsächlich überall an den Infoständen so ist und die Frager sich als Piratenwähler vorstellen mit dem Hinweis, nie wieder Piraten zu wählen, müsste Johannes sofort zurücktreten, um Schaden von der Partei abzuwenden. Ich sage da ganz bewusst müsste, da ich das Wirken von Johannes seit seiner Wahl intensiv beobachte und es für mich und er für mich der Einzige ist, der in den Bufo-Sitzungen konsequent Transparenz einfordert. Euch, richtig, andere Zuhörer, bitte ich, beschäftigt euch mal mit Künstlern, sprecht mit ihnen und seid dabei demütig. Also nicht hochnäsig aus der eigenen Position mit einem Künstler reden. Künstler müssen ihr Ding machen. Es gibt den alten Spruch, der brotlose Künstler. Da können wir leicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, verhunger doch oder geh putzen oder sowas. Wäre das nicht armselig? Ich hoffe, dass Piraten einen weiteren Horizont haben. Dazu kommt für mich, dass selbst wenn Johannes als Polgef bezahlt würde, würde ich von ihm erwarten, dass er seine künstlerische Arbeit weitermacht, da ich nicht glaube, dass unsere Piratenpartei das ausgleichen kann, was ihm die künstlerische Arbeit bringt. Zu Cytex will ich noch sagen, Hinweise auf die Außenwirkung des Bufos, wenn das auch von mir nicht nett ist, ich nehme bisher von den anderen Bufo-Mitgliedern sehr, sehr wenig wahr, obwohl ich versuche, dieses zu verfolgen, was wirklich die Piratenpartei anderweitig positioniert. Und ich kann nur sagen, also ich finde, dass diese Diskussion, die der Johannes an dieser Stelle auslöst, der Piratenpartei und auch unserer Außenwirkung bei denen, die uns wirklich wählen, eher gut tut, dass die ganzen Wichtigtuer in dieser Gesellschaft das natürlich versuchen, gegen uns auszukosten, auch logisch. Aber eine Sache, da würde ich sagen, die deutsche Eiche. Danke. Kurze Frage, Johannes, wie lange willst du hier noch weitermachen? Von dem her zeitlich, weil jetzt wird es dann 12 Uhr. Und ob ich eventuell die Rednerliste schließen soll? Ja, vielleicht machen wir irgendwie 12:30. Ich finde es ja sehr, sehr wichtig, was wir machen. Wir können uns ja auch wieder verabreden. Allerdings denke ich, sollten wir auch wieder uns anderen Themen zuwenden. Gucken, wie wir damit weiter umgehen. Vor allem ist mir wichtig, dass ich am Dienstagabend fit bin. Die letzte Landsendung, da habe ich irgendwie, war ich morgens, habe ich 8 Stunden gearbeitet mit in der Schule mit den Kindern, bin dann in den Flieger und dann dorthin. Da war ich eindeutig nicht mehr auf der Spur und ich habe mir jetzt ganz bewusst gesagt, ich nehme mir morgen den Tag frei, um dann Dienstag entspannt in Köln zu sein, damit ich auf dem Punkt bin und parieren kann, wenn das einen blöden Drive bekommt und wirklich uns gut vertreten kann. Und das ist mir wirklich jetzt das Allerwichtigste. Insofern, wenn es für alle in Ordnung ist, dass wir gucken so 12:30 und dann gucken wir weiter, wie sich das die Woche entwickelt und finden in Ruhe eine sinnvolle Lösung für das Ganze. Die nächste Wahl ist noch ein bisschen hin, die Umfragewerte sind nicht abgestürzt. Ich spreche mit den Kreisverbänden, das ist für mich jetzt schon mal so mein Fazit. Das, was gerade gesagt wurde, ich kann ein bisschen auch wahrnehmen, ich habe auf Twitter das Schlimmste angeschoben werden, bekomme ich von Leuten, die auch aus ihrer Art, wie sie kommunizieren, zeigen, dass sie eigentlich die Piraten sowieso nicht gut finden und immer irgendwas suchen, was sie an uns finden können. Ich unterstelle jetzt nicht, dass alle zum Piratenstand gehen und uns jetzt bashen und sagen, die Piraten kann man nicht mehr wählen seit dem Ponader und sie uns trotzdem nicht gewählt hätten. Ich glaube mal, dass das so ist. Ich werde das, wie gesagt, überprüfen mit weiteren Kreisverbänden und gucken. Und ansonsten würde ich vorschlagen und bitten, dass wir mal uns in Ruhe das ein, zwei Wochen angucken, wie die Debatte weitergeht, ob das Thema vielleicht auch wieder raus ist, die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und vielleicht auch die Infostände wieder anders werden und wir dann in Ruhe eine sachliche Entscheidung treffen. Und genauso wie vielleicht mein Vorpreschen hoppla hopp war, wir jetzt auch nicht hoppla hopp irgendwie zurückpreschen zusammen. Gut, dann wäre der Nächste der Kai Göde. Ah, ist ja wunderbar. Nur kurz noch, die anderen hatten auch immer die Möglichkeit, noch was dazu zu sagen. Da du jetzt gerade den Johannes so ernsthaft nach der Zeitdauer seiner Rede gefragt hast, hat er darauf geantwortet und nicht auf meinen Beitrag. Von daher würde ich darum bitten, dass Johannes vielleicht noch irgendwas zu meinem Beitrag sagt. Okay, Johannes. Ja, vielen Dank, habe ich gerade schon in den Chat geschrieben. Also ich finde mich da in sehr vielen wieder und tue mir oft sehr schwer, das für mich selber zu formulieren. Das ist auch so ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich funktioniere sehr gut. Das geht einigen Menschen so, nicht jedem. Manche sind eher sehr konfliktfreudig, können auch mal Dinge im Alleingang durchtun. Ich funktioniere dann gut, wenn ich mich getragen fühle, unterstützt, mit Vertrauen, mit einem Team. Deswegen ist mir halt auch gerade dieses momentane Sozialsystem fällt mir relativ schwer. Das hatte, will da jetzt nicht wieder tief einsteigen, aber mein erster Arbeitsvermittler hatte das verstanden, hat mir sehr viel Vertrauen gegeben. Deswegen hat es auch gut funktioniert. Und aber das ist wieder eine andere Sache und ich habe mich da wiedergefunden und danke dir für den Beitrag. Merci. Und wie gesagt, ich bitte wirklich, befasst euch mal mit Künstlern und dann werdet ihr auch mit Johannes anders umgehen können. Das ist doch jetzt Quatsch. Du hast nicht das Wort. Weiter. Schloch. Darf ich jetzt? Ja, Kai Göde, bitte. Ja, gut, fangen wir vorne an. Das ist echt hart hier heute. Also erstmal zu Esmeralda. Sorry, diese Kritik ist totaler Blödsinn. Du musst dich jetzt mit dem Thema rumschlagen. Toll, letzte Woche war es die Steuer-CD, davor war es das Kirchhoffsche Steuermodell, was vom Bundesbernd reingeschlagen wurde. Davor war es irgendwie die Gender-Debatte. Also egal, was da oben gemacht wird, ja, wir müssen uns sowieso jede Woche am Infostand mit dem Scheiß rumplagen, weil die Leute kommen immer zum aktuellen Thema. Jetzt das Thema jetzt besonders rauszunehmen, halte ich für fraglich. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe immer noch ein Problem mit den ganzen Kritiken, denn wenn ich die Kritiken so höre, dann muss ich als Student sagen, ha, da ist ein anderer Student, der ist auch privilegiert, der kriegt Geld von seinen Eltern, ich nicht. Das ist genau das gleiche Argument, also irgendwo verstehe ich die ganze Sache nicht, denn soll der Johannes doch seine Situation nutzen, wenn die Leute ihm Geld geben, dann geben sie ihm das Geld nicht, weil er danach fragt, sondern weil sie denken, dass er eine gute Arbeit macht. Das ist erstmal der erste Punkt. So, das waren die zwei wichtigsten Punkte. Dann noch so eine Sache, ich weiß nicht, hier wird so viel auf diese Aktion rumgehackt. Ich meine, was tut er? Er fragt, ich weiß noch nicht mal, ob er fragt, weil ich habe die Aktion so verstanden, dass andere für ihn fragen, ob sie ihn unterstützen können, damit er seine Arbeit machen kann. Bisher waren sich alle einig, bis, sagen wir mal, vor zwei Wochen, als die Aktion angefangen hat, dass er seine Arbeit sehr gut macht. So, dafür geben ihm die Leute jetzt Geld. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich verstehe diese ganze Kritik und dieses ganze Rumgeheule im Moment einfach nicht mehr. Sorry, also das geht einfach nicht. Weil jetzt ist doch nicht einfach alles auf einmal schlecht, bloß weil er da jetzt von ein paar Leuten unterstützt wird. Also ich kann das so gar nicht verstehen. Johannes? Ja, war ja eher ein Statement. Ich glaube, muss ich nicht kommentieren. Ich wollte dir also nur die Chance geben. Ja, eine Sache, die nehme ich auch ein bisschen wahr. Und das, einerseits ist es also, so sind wir Menschen. Ich habe das Gefühl, ja, natürlich, vor zwei Wochen gab es wenig Kritik an mir. Jetzt kommt auch viel Kritik jenseits oder es kommt mehr Kritik raus jenseits an dieser Aktion, weil irgendwie so das Feld eröffnet ist. Und manchmal muss jemand erst ein bisschen angeschossen werden, bis man dann hinterm Busch vorgeht. Da wäre natürlich meine Bitte, dass ihr auch in Zeiten, wo ich nicht irgendwo medial angeschossen bin oder irgendwas fehlerhaft Fragwürdiges mache, auch einfach offen mir eure Kritik rückmeldet. Und nicht in dem Moment, wo es eh schon schwierig ist, dann noch obendrauf. Aber das ist so eine Kleinigkeit, wo wir Menschen einfach auch sind, wenn es richtet halt auch den Fokus auf eine Person. Man findet halt die Kritik oft nicht so wichtig. Und dann aber, wenn man sich eh schon mal im Mumble trifft und so eine Aktion kritisiert, dann kommt halt gleich alles auf den Bausch. Aber ansonsten vielen Dank einfach. So, der nächste wäre dann Pika. Ja, also Piraten lieben das Grundgesetz, Artikel 12 im Grundgesetz. Jeder hat das Recht, sich seinen Beruf selber zu suchen. Ich finde, Johannes, du brauchst ja gar nicht jeden Schuh anziehen. Das Recht zu beurteilen, ob du Künstler sein darfst oder nicht, hat weder das Jobcenter noch wir, das noch die Presse noch sonst jemand, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich würde das einfach mit dem Verweis auf Artikel 12 im Grundgesetz zur Seite schieben. Und du konntest dich ja selber ernähren. Ich würde dann eher in der Presse oder in der Öffentlichkeit bekannt geben, wie die Presse und vor allen Dingen auch das Jobcenter dich in die Knie zwingen, weil ich denke mir, dass die Ämter einen in die Knie zwingen können. Das haben, die Erfahrung haben schon einige gemacht. Und dagegen sind wir ja da, dass sich da was ändert. Sorry, mal ganz kurz. Reicht das jetzt mal bitte? Dann bin ich der Meinung, dass nicht das Wahlergebnis der wichtigste Indikator ist. Der wichtigste Indikator ist politische Integrität. Also ich verwehre mich dagegen, dass wir nur nach irgendwelchen Wahlquoten schielen. Also dann hätte ich das Gefühl, das geht am Ziel vorbei. Und ich würde, wie gesagt, dieses Mobbing in der Öffentlichkeit diskutieren und über deine freie Berufswahl gar nicht, überhaupt nicht eingehen. Das mit dem Grundeinkommen gefällt mir auch nicht. Ich bin denn eher dafür, dass die Spenden, dass du von dem lebst, was du dir erarbeiten kannst als Künstler, und die Spenden in den Topf gehen. Der Vorschlag ist ja gekommen, den fand ich sehr gut, wo du dann darauf zurückgreifen kannst, wenn es nötig ist noch, und auch unter Umständen andere darauf zurückgreifen können, wenn es nötig ist. Weil ich sehe es als sehr, sehr großes Problem. Wir wachsen immer weiter. Und der Vorstand soll das ehrenamtlich alles bewältigen, und jeder schimpft und wenn irgendwas nicht funktioniert und monatelang gewartet wird und ich habe immer noch keinen Mitgliedsausweis und so weiter, da muss irgendwie eine andere Lösung her. Und man kann aber durchaus erwähnen, dass ein Grundeinkommen hier richtig vonnöten wäre, weil politische Arbeit ist Ehrenarbeit. Das ist meine Meinung. Darf ich einmal ganz kurz dazwischen, weil gerade die Frage aufkommt, wann die Aufnahme veröffentlicht wird? Ja, darfst du gerne. Also, das Krähennest zeichnet diese Sitzung jetzt gerade auf, und wir werden dort in den nächsten Tagen entweder einen normalen Podcast oder einen Sitzungspodcast draus machen. Ich schlage deswegen vor, dass wir einfach dem Krähennest auf Twitter folgen. Dort wird das dann bekannt gegeben, sobald er online ist. Danke dir. Johannes, möchtest du zu Vika was sagen? Ja, es war auch eher ein Beitrag, keine Frage. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Sache, ich bin auch ein bisschen unkonzentriert, ist langsam, habe ich mir rausgezogen, aber war jetzt gerade wegen dieser Zwischendiskussion um Veröffentlichung gerade einen Faden etwas verloren. Sorry, aber ich kann damit was anfangen, auch als Meinung, die neben den anderen steht. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass Veritas weitermacht. Vielen Dank und erstmal Entschuldigung, dass ich so vor einer halben Stunde oder mehr einfach dazwischen gequatscht habe, weil ich fast geplatzt bin, weil ich den Eindruck hatte, dass die meisten, die hier heute Abend reden, sich sowas von in diesem System bewegen, sich in diesem System eingerichtet haben, und wir Piraten sind eigentlich dafür angetreten, daran etwas zu verändern, an der Situation der Menschen, die ALG2 beziehen, und an vielem anderen auch. Ich fand das einfach sehr traurig, dass die Diskussion so geführt wurde. Und ich finde es überhaupt nicht falsch, dass wir sagen, wir geben Johannes ein Grundeinkommen. Wir treten ein für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen kann auch sein, ich habe zwei Häuser und habe Mieteinnahmen. Dieser Streit um die Begrifflichkeiten, der ist typisch deutsch. Der ist auch grundverkehrt. Johannes ist genau richtig. Und wenn wir diese Diskussion führen und wir Johannes ein Grundeinkommen gewähren, dann geben wir unserer Idee einfach nur Vorschub. Ihr müsst das nicht negativ sehen, die Bildzeitung und was weiß ich, wird erstmal schlecht berichten. Aber in den Köpfen muss doch ankommen, dass wir im Grunde alle ein Recht aufgrund unseres Lebens haben, ein gewisses Grundeinkommen zu haben, um in diesem Land, in dieser Welt überhaupt zu leben. Und wenn alles wegrationalisiert wird, wenn immer mehr Maschinen da sind, die unsere Arbeit übernehmen, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dass wir jetzt Johannes ein Grundeinkommen geben, ist nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Wir stellen keine Bedingungen an Johannes, aber es ist nicht bedingungslos, weil es nicht jedem Menschen zur Verfügung steht. Hört doch auf, das negativ zu reden. Gebt doch einfach Johannes die Chance, der unheimlich gut reden kann und für ein bedingungsloses Grundeinkommen einstehen kann, auch darüber zu reden, und macht ihn nicht abhängig. Dann darf man aber nicht vorher die Erlaubnis verweigern, Künstler sein zu dürfen. Also das finde ich ganz schön krass. Über das Grundeinkommen, ob das Wort jetzt erwähnt werden soll oder nicht. Aber ich denke mir, wir haben ja den Artikel. Ja, jeder hat was sagen dürfen, nur ich durfte wieder nichts sagen. Wir warten schon eine Stunde, dass wir was sagen dürfen. Okay, ich bin auch müde, ihr habt ja recht. Gute Nacht. Sorry, Vika. Johannes, möchtest du dazu was sagen noch? Ja, zu den beiden. Ich weiß jetzt auch wieder den Punkt von Vika, auch wenn sie jetzt gerade raus ist. Also ich persönlich kann auf jeden Fall mir schon mal mitnehmen als erstes. Ich habe ja gerade schon auf Twitter hat jemand auch gefragt nebenher, ob ich jetzt irgendwie aufhören mit der Aktion oder so, sagen erstmal überhaupt keine Hauruck-Entscheidung im Moment, wir gucken uns alles in Ruhe an. Aber was ich mir auf jeden Fall sofort jetzt mitnehme, ist, vorsichtiger mit diesem Begriff umzugehen, weil er einigen Menschen große Probleme macht und die Diskussion verschärft. Vielleicht sage ich einfach, wenn es darum wirklich geht, zu sagen, das ist für mich wie eine Art Grundeinkommen. Oder für mich realisiert sich darin etwas wie ein Grundeinkommen, dass ich das zwar als Vergleich formulieren kann, aber nicht sage, das ist ein Grundeinkommen. Weil da anscheinend einfach bei manchen Leuten der Begriffswiderstand hochgeht und sie sagen, das ist es halt nicht. Und dann fangen wir an zu debattieren um den Begriff. Und das bringt uns nur wirklich nicht weiter. Also, und ansonsten würde ich sagen, ich beobachte das jetzt mal und gucke, wie sich die Meinung und Stimmung weiterentwickelt. Aber es bekommt ja jetzt auch schon ein sehr, sehr vielfältiges Bild und ausgewogenes Bild hier auch gerade. Veritas, möchtest du noch was sagen? Sonst wäre ich wieder gehauen. Okay. Ich finde einfach, alle sollten noch mal darüber nachdenken. Weil wir treten für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Johannes, gewähren wir vielleicht mit dieser Geschichte ein Grundeinkommen. Aber wir zeigen einfach, was es heißt, wenn jemand frei ist in seinen Entscheidungen, indem wir reden kann, wenn er nicht abhängig ist von diesem System. Denkt einfach alle noch mal drüber nach. So, dann hätten wir KDR. Endlich, danke. Und zwar, ich muss auch sagen, die ganze Diskussion finde ich ein bisschen blödsinnig. Du bist direkt danach. Weil Johannes bringt natürlich mit seiner Art und Weise, die er uns jetzt gerade vorlebt, die ganze Diskussion mit dem BGE richtig in die Öffentlichkeit, was gut ist. Natürlich sehe ich auch, dass eine Aufwandsentschädigung für die Vorstände okay wäre, weil es gibt bei uns ganz viele, auch im Kreisverband, im Landesverband, auch hier in Brandenburg, die von Hartz IV leben und auch trotzdem ihre piratische Arbeit machen oder als Aufstocker arbeiten. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, diese ganzen Debatten, dass man mal schnell einen Job annimmt, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, ich kann gut reden, ich bin Beamter AD, ich habe ein gutes Einkommen, ich kann Tag und Nacht für die Piraten arbeiten, aber die, die es nicht können und sich einen Billigjob vermitteln lassen vom Arbeitsamt für 3 oder 5 Euro, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Debatte, die wir generell als Piraten mal führen müssten. Da kommt eine ganze Menge dazu. Und zu den Künstlern in Berlin, die bekommen kaum einen Job. Und ich kann mir also nicht vorstellen, dass Johannes bei McDonald's arbeitet. Dann hat er wirklich keine Zeit mehr. Und für mich ist es also ganz gegensätzlich. Ich habe also keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, bei den Ständen in unserer Region, dass man uns darauf anspricht, auf diese Spenden von Johannes. Also ich sehe da auch persönlich überhaupt kein rechtliches Problem. Dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Moment. So, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, es kann natürlich nicht jemand verboten werden, der jetzt, sage ich mal, ein geringes Einkommen hat oder von Hartz IV lebt, überhaupt in die Politik zu gehen. Nicht? Und dafür, denke ich mal, stehen wir Piraten. Wir sind eine Mitmachpartei, dass jeder irgendwo die Möglichkeit hat, etwas zu machen. Egal, ob er Hartz IV kriegt oder nicht. Danke. Das war, würde ich mal auch sagen, Ihr Statement. Johannes, bitte dazu was sagen? Ja, ich glaube, ich antworte jetzt nicht mehr da immer lang drauf, weil wir haben ja nur noch Leute, die was sagen wollen. Vielleicht 2 Kommentare zum Chat, weil da läuft jetzt gerade schon wieder eine Paralleldiskussion. Norbert, das mit dem Enthalten bei den BUFO-Sitzungen, das war mal am Anfang die ersten 6 Wochen, weil noch technisch was gehakt hat. Das ist lange nicht mehr der Stand. Also wenn du da irgendwas wahrnimmst, was ich nicht tue, ich weiß genau, dass ich mich lange nicht mehr enthalten habe in den meisten Dingen. Und das andere, weil jemand sagt, Grundeinkommen hätten wir nicht im Programm, bitte mal ins Wahlprogramm gucken. Dann bitte Julitschka. Ja, hallo. Also mir platzt jetzt auch langsam der Kragen, muss ich gestehen. Für mich hört sich das alles an nach einer ziemlichen Neiddebatte. Johannes hat in seiner Situation als Arbeitslosengeld II-Empfänger die Situation genutzt, weil er in dieser Situation war, um für uns unsere Position deutlich zu machen, um auf das Problem deutlich zu machen, und was es mit sich bringt, wenn man in so einer Situation steckt. So. Er hat damit eine Diskussion angestoßen und natürlich hat er damit eine Büchse der Pandora im Prinzip schon aufgemacht. Das heißt, alles, was danach kam, war im Endeffekt konsequent. So. Außerdem finde ich es sowas von frech, sich hier hinzustellen und zu sagen, er soll einen Job bei McDonald's annehmen. Jeder von uns, der eine gute Ausbildung hat, ist froh, dass er eine gute Ausbildung hat und das machen kann, was ihm beliebt, was ihm Spaß macht. Und es ist einfach frech, jemanden das Recht zu verwehren. In dem Moment. Ja. Das war's. Okay, Johannes? Ja, kann ich, danke. Also ich könnte, täte mir schwer, so sagen, selber mich zu sagen, gefühlt kann ich natürlich zustimmen, weil meine Lebensfreude, meine Lust, auch wenn es jetzt wieder schwierige Begriffe sind, die missverständlich ankommen können, meine Vision, das, wo ich das Gefühl habe, da bin ich stark, da bin ich gut, da kann ich die Gesellschaft voranbringen, sind natürlich zum Teil andere Sachen. Ich wäre der Letzte, der, also angenommen, wir hätten einen Streik, der Müll wird nicht mehr weggeräumt und wir würden sagen, wir müssen jetzt alle den Müll wegräumen. Ich wäre der Erste, der sagt, ja, lass uns das organisieren, vorneweg. Also bei Abi-Scherzen, wo alle anderen sich besoffen haben, habe ich die Pisse weggewischt, weil ich gesagt habe, das ist wichtig. Ich hatte keinen Bock, mich zu besaufen. Ich bin der Erste, der die Arbeit tut, wo ich sehe, die muss getan werden. Aber solange wir insgesamt sehen, die Arbeit läuft, das Ding ist organisiert und es gibt Leute, also ich kann zum Beispiel unheimlich schlecht Strukturen schaffen. Sachen mit Struktur brauche ich dreimal länger als andere. Natürlich kann man mich irgendwo hinsetzen und eine Buchhaltung machen lassen, aber es ist gesellschaftlich idiotisch. Natürlich kann man sagen, Johannes, jetzt wirst du erwachsen, jetzt solltest du das mal lernen mit der Struktur. Ja, ich habe inzwischen gelernt, meine Sachen nicht überall liegen zu lassen. Da bin ich schon sehr froh, dass ich das gelernt habe. Früher habe ich alle Woche meinen Geldbeutel irgendwie wieder zurückbekommen von Leuten, die mich angerufen haben und mir gesagt haben, ich habe hier einen Geldbeutel gefunden, da hatte ich selber noch nicht mal gemerkt, dass ich ihn vergessen habe. Ich vergesse regelmäßig alle 4 Wochen irgendwo einen Sakko, lasse ich hängen. Also das sind Sachen, ja, es sind Schwächen, mag man sagen, das ist der Künstler. Und in manchen Jobs, also das war ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, im Altersheim, da mir fiel beim Abspülen halt häufiger was runter von dem Geschirr, weil ich vielleicht zu verträumt oder sonst was war. Und dann haben sie mir Absicht unterstellt und ich kam nicht mehr raus aus der Nummer. Ich wusste nicht, ich kann mich auch da auch schlecht verteidigen. Also das sind Persönlichkeitssachen, wo ich sage, ich glaube, ich bin als Künstler am besten. Ich glaube, ich kann, so wie ich es mache, der Gesellschaft am meisten bringen. Das ist so meine Intuition, wo ich sage, ja, das stimmt, aber ich kann es unheimlich schwer begründen, ohne in so eine Mitleidstour, oh, ich arme, ich kann das andere nicht zu kommen. Gut, Julitschka, willst du dazu noch was sagen? Ich finde, Johannes, du musst dich überhaupt nicht dafür rechtfertigen, was du für einen Job machst. Okay, dann Solzken wäre jetzt dran. Ist anscheinend nicht mehr da. Solzken, bist du noch da? Nicht in der Liste. Doch, die hat oben den Unterstrich davor. Letzter Aufruf, Solzken, möchtest du noch reden? Okay, dann mache ich jetzt mal weiter, Pirat Joker. Ja, hallo. Ja, zwei, drei Dinge habe ich. Ich habe hier so einen Teil mitbekommen, dass gesagt wurde, dass die Kritik am Infostand an Johannes weitergegeben wird. Ja, was wird hier gemacht? Hier wird die Kritik an Johannes weitergegeben. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, am 200 Piratenstände werden jeweils 200 Piraten geprügelt und 200 Piraten prügeln jetzt auf Johannes ein. Was er denn für ein Mist baut, wenn er diese Seite aufsetzt oder Leute für ihn Seiten aufgesetzt haben. Ich finde das sehr konstruktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Zweite ist, gerade an dem Fall Johannes kann man sehen, wie nötig wir ein Grundeinkommen haben, wie nötig wir es haben, dass wir 12 Millionen Menschen aus der Armut holen müssen, was wir hier nicht kapieren. Und eine Partei, die konstruktiv ist, die sagt, Leute, wir haben hier ein Problem, wir haben da ein Problem und da machen wir nicht... Da machen wir nicht den Johannes für verantwortlich, sondern gucken, dass wir für die Gemeinschaft was aufbauen. Und das ist Konstruktivität. Und wenn ich hier höre, dass gesagt wird, Johannes soll nach McDoof gehen, er hat kein Fachrestaurantkaufmann gelernt. Er ist Schauspieler. Und beim Grundeinkommen hat er verdammt nochmal das Recht, sich den Job zu nehmen, den er macht, nämlich Schauspieler. Und das nicht geht mir jetzt so langsam auf den Sack, das Thema. Nur so, das war ein Beispiel. Hinter du Banker bist sagen. Nee, es wird immer wieder der Punkt auf. Und ich habe ihn gesagt, deswegen sage ich es ganz kurz. Es war nur ein Beispiel, das war aus der Hüfte raus. Okay? Hinti. Danke für den Respekt. Nein, aber wie gesagt, er hat das Recht, das zu machen, was er will. Und das wollen wir mit dem Grundeinkommen erreichen, dass jeder sich so entfalten kann, wie er will. Und wenn ihr den Bogen spannt, dann versteht ihr auch, warum Johannes hier so viel nicht aushalten kann. Wir müssen ihn verdammt nochmal unterstützen. Wir haben ihn gewählt. Das heißt nicht, nur weil wir ihn gewählt haben, dass wir ihn fertig machen. Danke. Johannes? Ja, brauche ich, glaube ich, nicht kommentieren irgendwie dazu. Okay, dann hätten wir als nächstes Cytix. Cytix? Ich stehe nicht auf der Liste, aber ich möchte anmerken, dass mir missfällt, dass der Moderator... Wie heißt er? Planet Fox. Heak Tütken, die Leute kickt, weil ihm die politische Das hat damit nichts zu tun. Wenn du mehr mitbekommen würdest, was du unpassende Sachen auch zu diesen Themen schreibst, dann würde ich es nicht machen. Und mir ist es mehrmals heute schon aufgefallen. Als Admin ist es dein Call, ich sage jetzt nur einen Satz noch und dann Ende, es ist nicht dein Call zu entscheiden, ob ich unpassende Sachen sage. Bei Beleidigung sage ich okay, bei unpassenden ist es vollkommen inakzeptabel, was du tust. Gut, also um jetzt hier keine Nebenlinie aufzubauen, ich würde bitten, wenn irgendwo unsaubere Sachen sind, eine öffentliche Verwarnung, die alle hören, auszusprechen, mit einem klaren Hinweis, welches Verhalten nicht erwünscht ist, damit wir das auch nachvollziehen können, wenn jemand aus dem Kanal fliegt und eine Öffentlichkeit haben. Und wenn dann jemand vor allen Augen von der Öffentlichkeit irgendwelche Regeln nicht einhält, dann können wir ihn, glaube ich, auch kicken. Können wir danach noch besprechen. Nächster wäre Senfberg. Das wäre der letzte und damit wäre das Ganze dann beendet für heute. Man hört dich nicht. Genau, Senfberg, wir hören dich nicht. Ich wollte dann Esmeralda vornehmen, die sagt, sie hätte noch eine Wortmeldung. Ja, ist genehmigt. Okay, paar Kleinigkeiten, ne? Zu dem netten jungen Menschen, der gesagt hat, von wegen, es gäbe ja Studenten, die bekommen Geld von ihren Eltern und es gibt Studenten, die bekommen keins. Üblicherweise werden Kinder von ihren Eltern finanziert, weil die Eltern eine Verpflichtung den Kindern gegenüber haben, und zwar genau dazu. Wenn die Eltern das nicht tun, dann können die Kinder dieses Geld problemlos einklagen, beziehungsweise übers Jugendamt kriegen, und das holt sich dann von den Eltern. Das nur mal kurz dazu. Dann hatte ich im Chat gesehen, dass Ben gemeint hat, wir sollten das mit den Infoständen dann halt lassen, wenn es uns jetzt nicht in den Kram passt. Dazu sage ich dem lieben Ben, ach, tatsächlich, das sehe ich ja nun mal überhaupt nicht so und diese Sorte Polemik können wir hier nun überhaupt nicht brauchen. Ich möchte bitte unsere politischen Inhalte vernünftig transportieren und nicht permanent erklären, was die Leute an unserem politischen Geschäftsführer nicht verstehen. Ich brauche eine vernünftige Argumentationslinie. Und ich muss in der Lage sein, das möglichst schnell abzuarbeiten, damit ich die restlichen Inhalte auch noch transportieren kann. Infostand ist eine sehr, sehr fixe Geschichte, das weißt du auch, Ben. So, und dann ging's auch zwischendurch nochmal darum, von wegen Grundeinkommen und Begrifflichkeit. Und der Punkt ist, dass wenn wir jetzt mit vereinten Kräften einem Parteimitglied aufgrund der Tatsache, dass er eben ein Ehrenamt hat in dieser Partei, ein Grundeinkommen gewähren, ändern wir in meinen Augen überhaupt nichts. Es ist viel, viel wichtiger, dass wir unsere Inhalte dann wirklich so transportieren, dass die Leute sie auch verstehen können. Und meine Erfahrung eben aus den Infoständen, auch von Stammtischen, ist, dass die Art und Weise, wie dieser Inhalt hier transportiert werden soll, wie Johannes einfach auch versucht, diesen Inhalt zu erklären anhand seiner eigenen Person, dass das einfach nicht funktioniert. Und da brauchen wir einen anderen Weg. Ich möchte bitte einen Weg haben, auf dem ich den Leuten, die auf den Infoständen auf mich zukommen, wirklich das erklären kann, was da los ist. Danke, bin fertig. Okay, also da bin ich auf jeden Fall tatsächlich absolut in der Pflicht, dass ich es hinkriege, da euch möglichst schnell klare, quasi eine Art, wie hatten wir das heute beim Energiecamp genannt, Battlecard-mäßig, kurz den Einminüter zu geben, wie aus meiner Sicht da ein möglicher sinnvoller Weg wäre, darauf zu reagieren. Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil. Hier direkt mal aus dem Kopf, ohne dass es schon verblockt ist. Ihr könnt sagen, arbeitet, hat Einkommen, letzten Monat zum Beispiel über 2000 Euro verdient, läuft super. So ist das bei Künstlern, die haben mal Senken, die haben mal gutes Einkommen, saisonal, hat übrigens eine Internetseite, da veröffentlicht er diese Einnahmen, völlig transparent, können Sie mal gucken im Wiki. Könnte vielleicht schon viel Druck rausnehmen. Wenn nicht, lasst uns weiter im Dialog sein, gerne auch per E-Mail. ich hoffe, ich kann das schnell verbloggen. Das wird eine Art Battlecard-mäßiges, vielleicht das Allerwichtigste noch, bevor ich irgendwas persönlich erkläre, wie kann man da sinnvoll drauf einsteigen. Aus meiner Sicht, vielleicht haben andere auch gute Ideen, und das irgendwie kurz zentral zu sammeln, damit ihr da am Infostand entspannter seid und wir in Ruhe besser weitergehen können. Könntest du vorstellen, Esmeralda, dass so eine Richtung schon mal hilft? Ja, also von der groben Richtung her kann das durchaus gut sein. Nur wie gesagt, ich möchte einfach auch was haben, womit ich es kurz abarbeiten kann, weil das ist nicht unser einziger Inhalt. Auf jeden Fall. Mhm. Also für euch, wenn ihr im Wiki auf meine Benutzerseite guckt, da sind meine Einnahmen in Verbindung mit dem Amt, meine sonstigen Einnahmen, werde ich weiterhin da transparent machen. Und diese Erläuterung, und ansonsten gucke ich, dass ich da 2-3 Sachen zusammenfasse, und vielleicht hilft mir der ein oder andere. Ja, und wenn ich noch was brauche, sage ich dir Bescheid. Sehr, sehr gerne. Du kannst mich auch anrufen, direkt. Ist die Rednerliste am Ende? Ja. Dann habe ich noch ein Ding. Übermorgen bist du ja dann bei Maischberger zum Thema Millionärsteuer. Hast du schon eine Ahnung, was du da sagen willst? Ja, also das Wichtigste wird mir sein, ich meine, da ist ja auch Sarah Wagenknecht, das ist die eine Konfliktlinie, die offen ist mit der Linken, dass wir uns abgrenzen von diesem klassenkämpferischen Aspekt von der Linkspartei, und ich drauf also betone, dass wir den Grundsatz haben, wir wollen Armut verhindern, nicht Reichtum, und dass unser Ziel als Piraten ist, dass wir selbstverständlich wollen, dass niemand arm ist, vor allem auch niemand arm trotz Arbeit, was momentan einfach Zustand ist, und dass wir alle entsprechend unserer Leistungsfähigkeit auch dazu beitragen müssen, Armut zu verhindern. Dass aber reiche Menschen, wie auch immer man das definiert, zu besteuern kein Selbstzweck ist. Also der Kampf gegen Reichtum ist kein Selbstzweck. Was sagst du drauf, wenn du, ich fahre jetzt einfach mal ins Wort, sagst du drauf, wenn du mich trotzdem den Satz zu Ende machen lässt? Okay, sorry. Es ist für mich auch eine gute Übung, und da lass mir gleich den Satz nochmal sagen. Also das fände ich wichtig, zu sagen, dass das kein Selbstzweck ist, sondern eben jeder nach seiner Leistungsfähigkeit dazu beiträgt, um Armut zu verhindern. Wenn aber zum Beispiel ein allgemeiner Mindestlohn schon viel entspannt, weil das Lohnniveau nach oben geht und wir deswegen Reichtum nicht mehr besteuern müssen, dann, solange wir nicht irgendwelche politischen Wünsche offen haben, wofür wir Geld brauchen, warum sollen reiche Menschen nicht reich sein? Was sagst du auf die Frage, jetzt haben ein paar Piraten eine Klage den Minister angezeigt wegen der Steuer-CD. Das hört sich ja nicht so an, als seien die Piraten dafür, Reichtum zu besteuern. Da werde ich nochmal mit den verschiedenen Parteien reden. Das habe ich schon auf meiner Liste für morgen. Ich muss mit einigen noch telefonieren. Bin schon von vorab etwas informiert worden. Mein momentaner Kenntnisstand ist, dass ich dazu mich so weit positionieren würde, zu sagen, das ist eindeutig kein Statement für Steuerhinterziehung. Das lehnen wir natürlich genauso ab wie jeder andere. Nur wir sind der Meinung, der Staat darf nicht, weil er der Staat ist, weil er quasi der Gute ist, beliebige Mittel einsetzen, um seine Ziele einzugreifen. Ähnlich wie Geheimdienste nicht ihre Gesetze überschreiten können, ihre Kompetenzen. Wir wollen nicht dem Staat, wir misstrauen dem Staat grundsätzlich erstmal, der Bürger soll ihn kontrollieren. Und der Staat kann nicht, bloß weil er für unsere Steuern die Steuerpolizei macht, jetzt plötzlich irgendwelche betrügerischen oder Straftaten unterstützen, wie es eben der Brechen des Datenschutzes Bankgeheimnisses ist. Da muss er andere Mittel und Wege finden, am besten über ein gemeinsames gesellschaftliches Fundament, das so ist, dass Menschen Steuern gar nicht hinterziehen wollen, oder dass man sie eben auf andere Arten und Weisen packt, aber nicht indem er Straftaten unterstützt. Was wäre denn, wenn ihm das per WikiLeaks oder Ähnlichem zugespielt worden wäre? Test. Naja, der Staat ist verpflichtet, alles, was ihm zugespielt wird, zu verwenden und auszuwerten. Allerdings, wenn ihm das zugespielt wird, macht er sich ja auch nicht der Beförderung einer Straftat straffällig. Dann wird er ja selber nicht Straftäter. In dem Moment, wo er natürlich den Straftäter belohnt durch eine finanzielle Entlohnung, stiftet er quasi zur Straftat an. Wenn jemand als Whistleblower quasi aus politischen Motiven, nicht aus materiellen Motiven, irgendwo auf Geheimnisse hinweisen will, ist im Grunde wie eine Anzeige und sagt, übrigens, hier passiert Steuerhinterziehung, dann muss der Staat dem natürlich nachgehen. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn der Staat aktiv Hehlerei betreibt und Straftäter dafür bezahlt, dass sie dem Staat Informationen zugänglich machen. Aber faktisch kommen die doch davon jetzt. Ist es anzunehmen, dass es nicht verfolgt wird als Delikt? Eine Sekunde, ich würde jetzt das Ganze beenden und würde die Aufnahme bei mir stoppen. Ich bin wieder da. Okay, vielleicht beenden wir es trotzdem, und Senfberg kann ja trotzdem seine Frage noch stellen, und wir können gerne noch 10 Minuten Maischbergers Sparring machen, und dann würde ich gucken, dass ich meinen Schlaf kriege. Jo. Das finde ich übrigens super, das können wir gerne regelmäßig vor Talkshows machen, so ein Sparring 2 Tage vorher. Ja. Warm reden? Also willst du noch was sagen jetzt? Rednerliste, wer war das? Seifenberg? Senfberg hier. Senfberg? Ja, ja, genau. Und zwar, also meine Meinung grundsätzlich, ich fand das auch sehr gut, wie es gelaufen ist bisher. Also, dass du, Johannes, dich quasi anhand sogar mit deiner Situation in diese Situation geworfen hast und quasi anhand deines Themas, deines Falls praktisch diese BGE-Diskussion angefangen hast. Womit ich aber nicht einverstanden bin, und das bezieht sich so auf zum Beispiel Veritas, die sagt, ist doch super, das ist Grundeinkommen, prima. Ich finde das in der Ausführung noch nicht so richtig toll und auch nicht uns entsprechend, weil mir fallen direkt 2 Dutzend Piraten ein, die auch eigentlich so eine, wo es sinnvoll wäre, dass die auch irgendwie bezahlt würden für ihre Arbeit bei den Piraten. Und deswegen meine Frage an dich, Johannes, neben dieser Versorgung von dir selbst, also du sorgst dafür, dass über Spenden, pipapo, dass du rund kommst, gibt's auch Überlegungen im Hinblick auf, wie es bei den Piraten intern funktionieren könnte, dass man mit wenig Abgabe, geringe Löhne quasi für Piratenarbeit finanziert? Ja, ganz kurz nur, weil es natürlich eine ganz andere Linie nochmal aufmacht. Unsere Einnahmensituation wird sich von Jahr zu Jahr verbessern. Wenn wir jetzt den Bundestagswahlkampf gestemmt haben, dann haben wir viel gestemmt. Da brauchen wir jetzt einfach sehr, sehr viel Geld und dann werden wir die Jahre drauf wahrscheinlich mehr Geld haben. Wenn es uns gelingt, in den Bundestag zu kommen, wird die eine oder andere Spende dazukommen. An jedem Bundestagsabgeordneten hängen 3 bis 5 Mitarbeiter dran. Wir brauchen jede fähige Kraft, die unsere Werte teilt und die in der Lage ist, Piratik zu handeln, zu denken, die sie mit anpackt. Also allein, wenn wir mit 5% einziehen, dann haben wir 150 Leute, die da hauptamtlich plötzlich arbeiten. Die müssen wir erstmal haben. Wenn wir mit 10% einziehen, haben wir 300. Die müssen wir auch erstmal haben. Also da wird für den einen oder anderen auch eine Stelle rausspringen, ohne dass es jetzt hier so ein bringt euch in Stellung, lasst uns jetzt den Kampf auf die Stellen eröffnen sein soll, sondern im Sinne von, es wird für uns alle insgesamt besser werden. Es wird mehr Menschen geben, die verdienen, die dann auch 1% oder mehr von ihrem Einkommen wieder spenden können. Die Parteienfinanzierung wird besser laufen. Es wird alles sich von Jahr zu Jahr verbessern. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir aus meiner Sicht möglichst ohne Neiddebatte gucken, dass wir priorisieren, Punkt für Punkt aufbauen, dass ich versuche, über meine Prominenz auch was zu erreichen, das immer wieder in Fläche zu bekommen, dass möglichst auch die Spenden für meine Person von mir nicht gebraucht werden, was ich hoffe, sondern anderen Piraten zugutekommen, genau in den Brennpunkten, wo wir unterstützen müssen. Viel Geld wird ja in die IT gespendet, dass wir da Bereitschaftsdienste kriegen und so weiter. Und dass wir uns auch erlauben, Fehler zu machen und nicht alles rund zu machen. Wenn wir mit 5,1% am Schluss im Bundestag sitzen, haben wir gewonnen. Und wenn wir mit 8% sitzen, haben wir 3-mal gewonnen. Und wenn wir mit 12% sitzen, haben wir 10-mal gewonnen. Und dass wir einfach sagen, nach vorne machen, lasst uns unterstützen, lasst uns sagen, wo es Probleme gibt, wie jetzt Esmeralda, und sagt, Johannes, wir brauchen da was, lasst uns Lösungen finden, gemeinsam uns unterstützen, in unseren unterschiedlichen Weisen zu lösen und uns dabei ja gut unterstützen. Genau, und es wäre schade, wenn wir andere, ja, da wird auch zwangsläufig böses Blut aufkommen, wenn andere sich einen Hintern aufreißen und eben nichts bekommen und es ja quasi nur diesen einen medienträchtigen Sonderweg gäbe. Absolut. Und da bietet sich ja jetzt die Möglichkeit, jetzt auch aus der Diskussion, die hier entstanden ist, nochmal weiter darüber nachzudenken, wie wir solche Konzepte piratisch hier in der Partei etablieren. Kurze Frage, wer will denn meine Aufnahme haben? Das Krähennest, bitte. Ich nicht, weil ich weiß, was ich gesagt habe. Puppe haut eventuell auf seine Soundcloud, wenn du möchtest. Das Krähennest möge mir seine E-Mail-Adresse senden. Eine Sache zur sozialen Gerechtigkeit. Es ist richtig, Johannes, dass die Leute uns wegen sozialer Gerechtigkeit vordringlich wählen. Ich gebe zu bedenken, dass Steuergerechtigkeit, glaube ich, in den Augen der Leute auch soziale Gerechtigkeit ist. Das heißt, da draußen dürften viele Leute denken, endlich trifft es mal die Richtigen. Die denken nicht so weit, dass sie sagen, ja, müssen vorher Gesetze geschaffen werden. Da waren sich ja sowieso alle Parteien irgendwie einig. Ja, klar, her mit den CDs. Die haben nur keine Gesetze gemacht. Das kam leider nicht raus. Und das hat die Presse ein bisschen falsch dann gedreht. Und keine Ahnung. Ich sage Steuergerechtigkeit, Steuer und dass es auch, dass solche Sachen dann verfolgt werden, da sind, das finden, glaube ich, auch Leute sozial gerecht. Guter Punkt, auf jeden Fall. Also muss nicht direkt auf die Umverteilungskiste schwenken, so nach dem Motto, ich bin Künstler, ich bin kein Müllabfuhrmann, ja, ich meine, ich weiß, wie du ausschaust, da braucht man vielleicht ein bisschen kräftigere Leute, aber es gibt viele Dinge, die die Leute da draußen nerven, die nichts mit sozial, mit deinem speziellen Fall jetzt und dieses Milieu zu tun haben, hätte ich jetzt gesagt. Auf jeden Fall, ich möchte nicht über meine Person da sprechen, Groß. Seid ich vielleicht zu deiner Geschichte mit der Steuer-CD und das auch an wegen der Gerechtigkeit rüberzubringen, vielleicht mal aufmachen und mal einfach mal sagen, für diese 1,2 Millionen, die diese CD kosten soll, wie viele Steuerbeamte könnte man dafür einstellen für ein Jahr, die dann wirkliche Steuersünder verfolgen und nicht eine CD kaufen, wo 80% keine Steuersünder drauf sind, die dann somit eigentlich unrechtmäßig auch verfolgt sind. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich gehe aber davon aus, dass allein durch den psychologischen Effekt, und die Bürger da draußen werden wohl ahnen, dass das so ist, allein durch den psychologischen Effekt und durch die Selbstanzeigen von Leuten, die ihre Knete schon lange in Singapur haben, aber vermuten, dass ihre alten Akten aus der Schweiz jetzt wieder plötzlich aufgetaucht sind auf einer CD, dass die dann zur Selbstanzeige greifen. Die Leute werden vermuten, dass das sehr viel Geld mit sehr wenig Aufwand bringt. Von daher, man kann da vieles tun. Ich wollte nur anmerken, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur darin besteht, jetzt Leuten wie der eine, der gesagt hat, er macht irgendwie Salate heute, den dann davor zu bewahren, dass er einfach, dass er dann solche Tätigkeiten noch ausführen muss, ja, obwohl er vielleicht gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, oder den zu zwiefeln, jedes halbe Jahr neue Belege zu bringen und so Käse. Wobei, da muss man halt auch schauen, Missbrauch ist halt auch ein Thema. Missbrauch eindämmen ist auch eine Form der sozialen Gerechtigkeit gegenüber denen, die nämlich keinen Missbrauch betreiben. Das ist ja genau unser Problem, dass wir diesen Missbrauchsthema sofort immer mit darin haben, weil wir nicht von einer Grundsatzehrlichkeit ausgehen. Und das ist eine von den Sachen, die mich dann tatsächlich, weil ich bin der von vorhin, tierisch ärgern. Ja. Richtig, du warst es, ja. Exakt. Johannes, ich würde dir gerne noch was sagen zu deinem Auftritt, den du dann übermorgen hast, zu dieser Reichensteuer. Es gibt da auch einen systemischen Grund, warum man für eine Reichensteuer sein könnte. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt heute Abend noch zu viel ist. Soll ich das als Mail schreiben oder soll ich dir hier jetzt sagen? Ja, gerne noch als Mail morgen. Also dann gucke ich mir das in Ruhe an und im Zweifel telefonieren wir nochmal kurz. Okay, dann mache ich das als Mail. Weil das ist ganz wichtig, dass du da auch den geldtechnischen Hintergrund verstehst und da parat hast. Das kann nur hilfreich sein. Du kannst es uns aber sagen, das würde mich interessieren. Ja, dann kurz hier die Kurzfassung. Der geldsystemische Hintergrund ist, dass Schulden ja Geld sind und alle Guthaben, die entstehen, existieren auch als Schuld im System. Jetzt ist der Staat verantwortlich für die Wirtschaft und alle Leute, die reich werden, entziehen der Wirtschaft irgendwie Geld dadurch, dass sie Geld sparen. Und dieses Sparen, was die Menschen machen und ja Geld anhäufen, Geldvermögen sammeln, bewirkt einen Mangel an Geld, weil es ein Konsumverzicht gegenüber der Wirtschaft ist. Und dieser Mangel in der Wirtschaft wird dann ausgeglichen durch Neuverschuldung. Das heißt, irgendjemand im System muss sich immer neu verschulden, sonst geht die Wirtschaft einen Bach runter. Und da ist der Staat dann als letzte Instanz nötig, und um sich zu verschulden. Und deshalb, die Staatsschulden, die entstehen, entsprechen den Geldvermögen, die angesammelt werden. Und deshalb ist es nur fair, wenn man die Staatsschulden dadurch abbaut, indem man die Geldvermögen senkt. Dir ist aber schon klar, dass ein Großteil dieser sogenannten Geldvermögen durchaus im Produktivkapital, im Unternehmenskapital und in den Wirtschaftskapitalsystemen drinstecken und eben nicht das Sparbuch bei der Sparkasse um die Ecke darstellen. Das ist falsch. Ja, das, was Geldvermögen darstellt, sind Staatsanleihen. Staatsanleihen sind Staatsschulden. Ja, das heißt, was die einen als Guthaben sparen, ja, als Geldvermögen, das haben die anderen als Schuld, nämlich der Staat. Das hat nichts mit Produktivkapital zu tun. Von das du jetzt redest, das ist eine Vermögenssteuer, die natürlich auch wichtig ist. Ich bezweifle auch gar nicht, dass es eine Umverteilung über die Wirtschaft gibt in dem Bereich. Natürlich ist der sehr groß, aber eine Vermögenssteuer betrifft die auch. Ich warte also davor. Darf ich mal kurz Danke sagen und Tschüss? Ja, Tschüss. Danke, Johannes. Ich schicke dir eine Mail. Und wer noch Input hat für Maischberger, einfach per Mail oder per DM auf Twitter oder öffentlich. Vielen herzlichen Dank allen. Ciao. Danke, Johannes. Ciao, Johannes. Ciao. Gute Nacht, Johannes. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.